Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Viele Privilegien haben wir hier, aber eins fällt weg, oder? Lass mich in Ruhe, ich bin zu bereit für Sessel. Ja, ich glaube, ich ziehe mir mal den Arztkittel an, ne? Also bleib dran. Der nächste bitte. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Ich bin Stefan und ja, hier ist der Dr. Bob unseres Lieblingspodcasts. Hier ist René. Hallöchen. Hallöchen da draußen. Ja, und heute wieder mit dabei das O in IIDI. Hi, Marc. Oh, servus. So, du siehst, ich habe heute vorgegriffen. Ja. Ich hab mich gar nicht an meinen Text gehalten. Natürlich ist heute herzlich willkommen zur 130. Ausgabe. Heute an diesem wunderschönen 23. Januar 2024. Genau. Und jetzt alles, was ich davor gesagt habe. Und die Leute werden sich wundern, Moment, der 23., was stimmt mit den Jungs nicht? Nee, ist alles in Ordnung. Wir nehmen mal nicht an einem Mittwoch, sondern an dem davorliegenden Dienstag auf. Nicht, dass ihr euch Sorgen macht. Ansonsten ist alles in Ordnung. Nur wir sind eben alle drei mitunter recht beschäftigt und deswegen war die Terminfindung diesmal etwas fortgeschrittener. Ansonsten ja. Alles schön. Vielen Dank, dass wir das geschafft haben mit der Terminvorverlegung. Ich kann auch gerne den Grund nennen, denn am Mittwochabend ist natürlich das Nachholspiel Bayern München gegen Union Berlin und da hat sich mein Stell dich bitte auf den Tisch und frag, wer es wissen will. Unsere Hörer natürlich. Weder der eine noch der andere. Okay, aber der Dritte. Gut, ja. Ja. Geht's euch gut? Neue Folge. Und ja, und Marc ist auch wieder dabei. Ja, Wahnsinn. Ja. Schön, dass ich es geschafft habe. Wir freuen uns auch. Wie bist du ins neue Jahr gekommen, Marc? Ist ja zum ersten Mal. Ja, gesundes Neues erstmal an alle, die letzte Folge nicht gehört haben. Und Prost. Würde ich doch mal sagen, Prost, genau. Genau. Wunderbares, gesundes neues Jahr. Ich stoße an mit Lübzer Naturradler Zitrone. Ein erfrischender Schluck. Ja. Jetzt hört ihr gleich dieses Geräusch, was man frei übersetzen kann mit Glück, Glück, Glück. Bitte? Ah. Das war das Geräusch für voll oder ist unten angekommen. René, bitte. Ich, den Eierlikör, ne? Silvester okay. Hat Reste gelassen, die müssen heute sterben. Genau, hat René vor der Sendung noch zusammengerührt, weil er schon dicht Ach, war. Ach du Scheiße, ich habe ja auch noch selbstgemachten Eierlikör im Kühlschrank. Können wir kurz für eine Minute unterbrechen? In der Zeit kann ich zum Kühlschrank gehen, den Eierlikör sofort aussaufen und wieder zurückwanken. Ist nicht ein anderes Wort für Eierlikör Hodenkorn oder so? Darf ich vorstellen, liebe Hörer, das ist René. Ja. Gut. Und damit zurück ins Studio. Zurück ins Studio. René, du kannst sagen, was ich trinke. Ja, was trinkst du? Milch. Ich kann es leider nicht sehen. Du hast ja aufgepasst. Tee. In der letzten Sendung. Warte, Chai Latte. Ja, so ähnlich. Was war falsch? Ah, hier so ein Yogi-Tee. Richtig, Yoga-Tee. Yoga-Tee, warum sieht er so verdreht aus? Ich glaube, dein Tee hat Schmerzen. Ach so, okay, der meditiert gerade noch. Ja, der Yogi-Tee. So, es scheint mir, als ob ihr beide gerade tierisch Spaß bei der Aufzeichnung hättet. Das Wie heißt, immer. Es geht euch gut, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und offensichtlich habt ihr euch wunderbar auf die Sendung vorbereitet. Oder gibt es einen anderen Grund für eure guten Launen? Also bei mir ist da ein bisschen Alkohol im Spiel, würde ich fast sagen. Also ich das bin ja immer ohne hören. Alkohol auch gut gelaunt, das ist ja der Unterschied. Das wäre mir neu. Okay. Nein, ich kann über ein Jubiläum berichten. Denn Jubiläum heißt das Wort, aber worum geht es denn? Es geht darum, die 25 spielt dieses Jahr eine sehr große Rolle in meinem Leben. Ui. Okay, nein, ich gebe zu, ich bin nicht 25, damit hat es nichts zu tun. Doch, zweite Mal vielleicht. Ich fühle mich wie 25, genau. Ja, zweite Mal, genau. Ja, fehlt nicht mehr viel, das stimmt. Nein, 25 Jahre Abitur, 25 Jahre Führerschein, das ist doch genug, worüber man sich freuen kann. Und passend dazu hatten wir am Wochenende unser jährliches Treffen von unserem Deutschleistungskurs. Seit 26 Jahren sogar schon. Und jedes Jahr um die Weihnachtszeit oder diesmal jetzt im Januar bei unserer Deutschlehrerin nach wie vor. Richtig geil. Ja, ich muss schöne sagen, Grüße an alle. Ich habe Stefan kennengelernt und da war das auch schon ein Thema. Ja. Und wir kennen uns schon seit 30 Jahren, glaube ich. Ja, mindestens. Die Anmerkung Stefans Seite, ja, dass er es richtig geil findet, lässt mich vermuten, diese Lehrerin ist nach wie vor oder war zumindest einmal ein steiler Zahn, wie man heutzutage sagen würde. Sie war damals schon 60. Würde. Ich muss mal kurz überlegen, wer von denen diesen Podcast hört. Es war eine coole Lehrerin, es ist nach wie vor eine coole Lehrerin, die ist ja immer noch im Stefan, nach cool habe ich nicht gefragt. Jetzt bring ihn nicht in Verlegenheit. Echt mal. Entschuldigung, wen denn sonst? Dich? Lass uns gerne über sein Schrottwichtelgeschenk sprechen. Ich habe es nämlich gesehen. Es war echt? Ein toter Igel. Ja, das auch. Wie auch? Was? Ja, so ein Igel, den man. Soll ich den mal holen? Dann kann ich euch den mal zeigen. Ah, Marc, nein, du kannst ihn mir nicht zeigen. Ja. Ich habe dich heute nicht per Video. Ich habe nur dein Audio bei mir. Ja, reicht im für Browser. Oh. Nein, also im Prinzip ist es so ein Igel, so eine Igelfigur, die man aufs Regal stellen kann. Der eine dann Igelfigur, also kein echtes Tier. In der Kiste sah es aus wie ein toter Igel. Nein. Und was noch dazu kam, ein Geschenk von der lieben Anja. Liebe Grüße nach München. Servus. Und zwar aus China ein Spiegelei. Ich habe es leider nicht hier. Ich habe es heute mit auf Arbeit genommen. Kann ich euch später mal zeigen. Wo man Unter- und Überdruck hat, was da wo sozusagen das Eigelb aus dem Mund kommt und dann wieder reingesaugt wird. Also ein bisschen eklig, aber wir hatten heute Spaß. Meinst du so ein Eitrenner, so ein Eigelb-Eiweiß-Trenner oder was? Das ist China-Zeug und so eine Spielfigur aus China. Ja. Und mein Kollege meint auch, oh, das wäre was für meine Kinder. Ja, das war so die typische Reaktion. Ich weiß, ich habe immer noch keine Vorstellung davon, um was es sich genau handelt. So, ich glaube, Stefan, du musst beides jetzt holen. Ich schicke euch mal über WhatsApp ein Foto, das kann ich machen. Mach das mal. Dann versuchen das wir es zu beschreiben. Das wird unseren Zuhörern leider überhaupt nicht helfen. Nein. Aber vielleicht können wir das ja zusammen erklären. Dann. Wir sind ja der erste Podcast, der auch visuelle Inhalt über die Tonspur vermittelt. Das ist ein ganz innovatives Konzept. Aha. Und Marc, ich bin erstaunt, dass du heute nicht mitmachst und Bild ausgeschaltet hast. Ich glaube, du doch auch nicht. Er hat es gar nicht beeinflussen können. Nein. Also, wir sehen, ich weiß nicht, was der Sinn der Sache sein soll, wir sehen einfach nur eine gelbe Kugel mit Gesicht und mit einem weißen Kragen. Genau. Ja. Und der Rest ist in der Packung, nehme ich an. Nee, im Mund ist das schon. Und wenn du jetzt drauf drückst auf das Teil, dann kommt so Eigelb aus dem Mund, so richtig eklig. Aha. Und wenn es dann draußen ist, kannst du durch Unter- oder Überdruck, weiß ich jetzt gar nicht, welches das Richtige ist, das wieder einsaugen. Und das ist das ganze Spielzeug. Okay. Moment, man muss dazu sagen, du drückst drauf, erzeugst drin einen Überdruck und das Ekel kommt raus. Und dann lässt du das Ding wieder los, das gleicht den Druck innen wieder aus und das wird wieder reingesaugt. Richtig. Es ist und das ist ein Spielzeug, ja? Ja, und der Hintergrund dazu, natürlich ist die Tradition bei dieser Weihnachtsfeier, bei diesem Treffen, Schrottwichteln. Das erklärt vielleicht auch die Geschenke dazu. Ja, das erklärt aber nicht, warum die Chinesen so komische Sachen erfinden. Interessanterweise kenne ich das nur in einer völlig anderen Form. Und zwar ein relativ kleines Schweinchen, so klassisch in rosa. Und wenn du da drauf drückst, dann kommt hinten eine braune Blase aus dem Poloch. Ja, ähnlich ist das. Genau. Oder die Augen kommen raus bei anderen Sachen. Ich kenne es mit einer Kuh oder mit einem Schaf. Aber das hat ja noch einen Sinn und ist ja lustig. Aber ein Spiegelei aus was ich Mund keine hat, wo was Gelbes rauskommt, macht irgendwie. Ja, die Asiaten haben da offensichtlich ein die haben sich gedacht, Humorbild. Schweine, wo hinten braune Wurst rauskommt, kennen wir schon. Wir machen was ganz Neues. Genau. Aber bei dieser Figur ist es ja so, dass das, was rauskommt, kannst du auch trennen, ne? Also das ist nicht wie bei diesen anderen Figuren, wo es sozusagen nicht weggeht. Du kannst es dann rausholen? Ja, ja, klar. Jetzt wird es immer spannender. Das wird ja immer ekelhafter. Ja, aber es hat auch immer weniger Sinn, je mehr du erzählst. Das glaube ich auch. Wir gucken mal, wenn wir wieder einen Podcast draußen haben zusammen, dann bringe ich das mal mit und dann könnt ihr das gerne mal live probieren und mal eure Einladung. Ganz ehrlich, das möchte ich nicht. Ich auch nicht, aber behalte es zu Hause. Ich kann gerne drauf verzichten. Ja, aber du kannst doch auf eklige Sachen. Stefan, du kannst ja gerne eine Sonderausgabe machen, wo du einfach mal deine Gefühle, während du auf diesem Ei rumdrückst, offenbarst. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Ein bisschen glibber als Eigelb. Aber Marc hat recht, es gibt es auf der Packung noch als andere Figuren. Also, naja. Ja. Sachen, die lustig sind, aber die man nicht braucht. Das Geilste, was ich in den letzten 10 Sekunden gesehen habe. Richtig. So ist es. Jubiläum. 25 Jahre Schule vorbei, 25 Jahre Führerschein. Gratulation. Ich weiß nicht, ob das ein Grund zum Feiern ist, aber wir sind natürlich trotzdem stolz auf dich, Stefan, dass du das eine und das andere geschafft hast. Genau. Unfallfrei mit 2 Blitzern, das ist meine Bilanz. Krass und geil. Der Herr führt Buch. Donnerwetter. Ja, gut. Kann man sich ja erinnern an die zweimal, ja. Es gibt noch etwas Besonderes an dieser Sendung, nämlich wir treten ein für die Hörerschaft unseres befreundeten und verfeindeten Podcasts Zu breit für Sessel. Ja. Sollen wir melancholische Musik einspielen? Wir können wir denken einfach an traurige Musik. Ja. Da hat ja jeder andere Präferenzen. Genau. Die letzte Folge von Zu breit für Sessel wurde ausgestrahlt im Juli des vergangenen Jahres, Juli 2023, war die letzte Folge zu vernehmen. Wir haben bei Instagram, glaube ich, einen Beitrag von Kushi, seines Zeichens einer der beiden Moderatoren von Zu breit für Sessel, gesehen und haben dort festgestellt, der Junge scheint heiß zu sein, endlich weiterzumachen. In der Vergangenheit hieß es wohl immer, Kushi wäre derjenige, der die Sache ausgebremst hätte, zumindest soweit meine Informationen. Keine Schuldzuweisung hier. Nein, keine Schuldzuweisung. No Fingerpointing. Es ist ja nur ein Fakt nennen, völlig ohne Wertung. Und diesmal scheint es irgendwie gekippt zu sein. Also Hannes scheint momentan nicht zu können oder zu wollen. Ich meine, die sind ja beide stark beschäftigt, ja. Also, das ist nur im Großen und Ganzen eben schade. Und wir möchten die Gelegenheit hier nutzen, uns als Gastmoderatoren anzudienen. Das heißt nicht alle drei gleichzeitig, aber liebe Zu breit für Sessel Macher, kommt doch einfach auf uns zu. Wenn der eine mal nicht kann, dann springt einer von uns dreien gerne ein, falls das in euer Konzept passen sollte. Falls nicht, macht euren Scheiß alleine weiter oder eben auch nicht. Kleine Info an unsere Zuhörer. Ihr merkt gerade, wir sind nicht nur der einzige Podcast, der visuelle Inhalte vermittelt. Wir sind auch der einzige Podcast, der Dauerwerbung für einen anderen Podcast macht. Aber auch mit Berechnung. Und das mit wachsender Begeisterung. Der andere Podcast ist ja nicht hörbar im Moment. Ja, genau. Also für gute Podcasts kann man ja auch mal Werbung machen. Aber natürlich auch für Zu breit für Sessel. Ja, Applaus. Den hast du dir verdient, Stefan. Den habe ich mir vorgestellt. Hatte ich mal einen Strich auf der Liste, die lustigsten Momente mit und von Stefan. Das war natürlich Ironie. Du meinst natürlich Ironie, aber lassen wir das. Gut. Wir sind gespannt, ob da was kommt. Na? Marc. Apropos. René. Also Stefan, apropos. Ob da was kommt, ne? Da war da was in deinem Leben. Was denn? Bei mir kommt was? Ja, du wolltest was Cooles berichten, habe ich gehört. Ach so. Oder willst du damit noch warten? Ich fand das eine gute Überleitung. Genau, ich wollte was Cooles berichten. Wie waren meine letzten 2 Wochen? Ja, pass auf. Ja. Ich habe ja mir zum Jahresende, ich weiß jetzt nicht, Stefan, ob das ist, was du meinst. Ich habe mir zum Jahresanfang wieder eine Leidenschaft aufgenommen. Und zwar durch den Wald zu laufen. Nee, das meinen wir nicht. aber erzähl ruhig. Ja. Okay, ich mache ja dann noch bestimmte Sachen beim durch den Wald zu laufen. Hat das Wort. Nein, genau, durch den Wald zu laufen und bin auf Vogelbeobachtungstour. Mhm. Zum einen, um mein Interesse zu stillen. Zum anderen, um vielleicht auch ein bisschen runterzukommen. Ein bisschen erholsame Momente zu sammeln. Zu entschleunigen. Zu entschleunigen. Und dabei. Das tut mir leid, das zu hören, weil es klingt so, als ob du es nötig hättest. Nee, ich glaube, das sollte man dauerhaft in seinen Alltag aufnehmen. Denn haben ist besser als brauchen. Ah, ist wie mit Schusswaffen, ne? Genau. Und das ist auch sehr ähnlich von der Befriedigung. Ja, genau. Also das ist eine Sache, die habe ich erfolgreich in Angriff genommen mit einigen Belohnungen. Und jetzt möchte ich mal euer Vogelwissen testen. Oh, kannst mein Vögelwissen testen, das ist aber auch schon alles. Ich weiß, du weißt weder, wo beim Vögel die Beine hinkommen, noch wo beim Vögel der... nein, egal. nein. Was denkt ihr denn, was denkt ihr, wie viel Vogelarten ich wohl bei einer Tour so im Schnitt sehe? Vogelarten, verschiedene Vogelarten. Oh, das kann ich dir genau sagen. Jetzt bin ich gespannt. Das sind immer so 12. Ich hätte 20 gesagt. Ja, also Stefan ist näher dran, aber das ist auch schon die Obergrenze. Und ich bin erstaunt, Marc, dass du überhaupt die Vermutung hegst, dass es mehr als 12 Vögel gibt. Mehr als 12 Vogelarten wohlgemerkt. Ja, selbstverständlich. Wie viel kennen wir denn? Ich bin jetzt lange genug hier, um zu wissen, dass es mehr als 12 Vogelarten gibt. Alles klar, dann sag mir mal den exotischsten Vogel, der bei den du als exotischsten Vogel denkst, dass die Leute da draußen an den digitalen Empfangsgeräten nicht kennen. Nicht kennen? Ja, wo du meinst, den kennen die bestimmt nicht. Der ist so unbekannt. Oh mein Gott, dann willst du auch den Nachnamen vom Vogel wissen. Nö, mir reicht der Vogel. Doch alle nicht. Ach je. Nee, ich kenne keine exotischen Vogelnamen. Nee. Also mir fällt keine Vogelbezeichnung ein, die so exotisch ist, dass sie nicht jemand anders kennen würde. Dann sag mal fünf Vögel, die du kennst. Fünf nur? Ja. Naja, dem Kinderlied entsprechend, Amsel, Drossel, Fink und Star. Stopp, okay, ich habe es gewusst, dass das kommt. Und nur vier. Jetzt muss ich die leider aufklären. Amsel und Drossel ist schon mal ein Vogel nur, weil die Amsel gemeinhin eine Drossel, mich doch am Arsch. Eine Drossel ist. Das ist an diesem Lied schon immer falsch gewesen. Ja, das ist kein halt Problem. Amsel, Drossel, andere. Fink und Star. Gut, also wir wissen jetzt erstmal, dass die Amsel eine Drossel ist, und zwar die Schwarzdrossel. Aha. Schwarz oder Schwanzdrossel? Schwarzdrossel. Ah, die Schwanzdrossel gibt es auch. Die gibt es nicht. Okay. Aber es gibt die Schwanzmeise tatsächlich. Ah. Jedenfalls haben wir in Berlin natürlich noch die Felsentaube. Ey, oh, das ist Scheißtaube. Nicht schlecht. Also das ist auch schon ein Profiwissen. Denn viele denken ja, es ist einfach eine Taube, die gemeine Straßentaube oder so. Das tatsächlich gar nicht. Genau, ist tatsächlich die Felsentaube. Der lateinische Name ist Columba livia. Oder Columbo. Aber das wusstet ihr natürlich schon da draußen. Selbstverständlich. Ja, dann haben wir natürlich noch Ringeltauben. Ja, das ist Columba palumba. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ja, Columba palumbus, sorry. Ja, bei mir braucht es heute nicht viel, um mich zu belustigen. Also nur weiter so. Ja, sehr gut. Möchtest du noch mehr hören? Wir haben natürlich Krähen, Raben. Ja. Wir haben verschiedene Sperlingarten. Genau, da können wir gleich mal aufklären. Wir hatten schon mal, ich glaube, auf Instagram ein Quiz gehabt. Nee, das war auf meinem Account. Okay, Rabe. Der Rabe ist ein sehr seltener Kandidat in Berlin. Und ich glaube nicht, dass du schon mal einen Raben in freier Wildbahn hier in Berlin gesehen hast. Aha. Das, was du meinst, sind tatsächlich Krähen. Uralkrähen. Was für Krähen? Ural. Okay, die habe ich noch nie gehört. Ural, weil da kommen die nämlich, die kommen aus dem Uralgebirge, also aus dem Osten sind die hierher gewandert, also ausgezogen quasi, also ich weiß, völkerwanderungstechnisch. Ich habe diesen Namen ehrlich gesagt noch nie gehört, Uralkrähe, aber ich... Ja, dann musst du diese Wissenslücke bitte bis zum nächsten Mal füllen. Bitte nehmt diese Information erstmal als zu prüfen entgegen. Bloß weil du dich kennst, Querulant. Die Krähen, die es hier in Berlin gibt, sind natürlich die Nebelkrähen, die sind sehr verbreitet. Das sind die mit dem, die Grauen mit dem schwarzen Kopf. Und es gibt die, die wahrscheinlich für einen Raben gehalten werden, die sogenannten Saatkrähen. Das sind die Schwarzen, die so kleine Höschen anhaben. Höschen anhaben. Und wo der Schnabel und das Gesicht so ein bisschen federfrei ist. Und die sind übrigens auch gerade sehr, sehr rar gesät hier bei uns. Da scheint sich gerade eine Flaute bemerkbar zu machen. Oder handelt es sich nur wieder um einen neuen Verdrängungskrieg? Weil doch die großen Möwen jetzt aus den dem Meer zugewandten Ländern hierher kommen und nicht nur die kleinen Möwen, die wir hier sonst immer nur haben, verdrängen, sondern vielleicht auch andere große Vogelarten? Nee, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass die ein bisschen weniger werden. Also ich habe jetzt die letzten Tage, ich will jetzt auch gar nicht zu sehr da ins Detail gehen, weil ich glaube, das könnte mal eine Extrasendung werden. Ich habe die roten Listen mal ein bisschen studiert und das ist sehr, sehr interessant. Aber da bin ich noch in Gesprächen. Da möchte ich erst Fakten nachliefern, wenn die alle belegt sind. Deswegen möchte ich mal noch ein paar Vögel einbringen, die ich als Besonderheit empfinde und die ich gesehen habe. Ich habe den Gimpel erstmalig seit langen, langen Jahren wieder vor die Nase bekommen. Der Gimpel, a.k.a. Dompfaff, a.k.a. Blutfink. Schöner Vogel, guckt euch mal in Ruhe an. Dann natürlich Wintergoldhähnchen, die niedlichsten Vögel der Welt. Nach den Zaunkönigen oder vor den Zaunkönigen, die beide die kleinsten Vögel Europas sind. Und Wintergoldhähnchen empfehle ich euch. Mit Zwiebeln. Nee. Genau, und Ketchup. Ja, nein, ist schwierig. Also Wintergoldhähnchen. Es ist sauschwierig, Vögel zu sehen. Und das ist das, was ich so cool finde bei meinen Spaziergängen, weil ich mit einer Intensität in den Wald gucken muss, der dann eben gleich noch, weiß ich nicht, der so, wie nennt man es, Achtsamkeit auslöst. Weil du bist mit den Ohren, also du hörst richtig, also wenn du Dinge schärfst deine Sinne. Ja, genau. Und das finde ich. Ja, aber das, du spannend. Sollst doch abschalten, haben wir vorhin gesagt. Du ich sollst habe, ein bisschen runterkommen. Ich habe mit meinem Therapeuten gesprochen, ob das gegen den Erholungseffekt ist. Und er sagte, nein, wenn es das Gefühl der Freude auslöst, dann ist es gut. Und ich habe meinen Puls überprüft bei dieser Tätigkeit und der ist tatsächlich im 60er-Bereich. Das ist also mehr als entspannt. Siehst du, deswegen gehe ich so gerne durch die Straßen und suche Geld. Das löst das bei mir so ein Glücksgefühl aus, ja, wenn, du wenn ich findest, Geld finde. Vielleicht. Ja, genau, so wie mit den Vögeln. Ja, aber da muss man sagen, der Erfolg ist wahrscheinlich fast der gleiche, weil Vögel zu finden ist nicht so einfach. Selbst wenn man sie hört, man sieht sie nicht. Ja. Vor allem, ich zähle Geld auch viel lieber als Vögel. Echt? Also mir verschafft das so eine Befriedigung, wenn ich dann mitkriege, ey, der 6. Stieglitz, der 5. Goldammer, da geht bei mir wirklich die Post ab. Wow. Ein Feuerwerk der Gefühle. Da wird die Hose ganz schnell zu klein. mein Therapeutenfreund, das war ein ungefähr einstündiges Gespräch, was ich mit ChatGPT geführt habe. Ah. Endete dann darin, dass da stand, ihr Kontingent für diese Stunde ist aufgebraucht. Bitte werfen Sie eine Münze ein. Ja, so ungefähr. Genau. Dann rede ich weiter. Apropos Geld, da fällt mir eine lustige Story ein. Wir haben neulich 10 Euro auf der Straße gefunden. 10 Euro Schein. Wer wir? Wir, Stefan? Darf ich nicht sagen. und daneben standen zwei Jugendliche und wir haben den aufgemacht und haben zu denen gesagt, habt ihr den verloren, ist das euer Schein? Und die haben natürlich falsch reagiert, haben gesagt, nö, ist nicht unser. Und dann haben wir den genommen. Okay. Es gibt so dumme Kinder da draußen. Also die heutige Jugend war, ich sag's dir. Mann, dass aus denen nichts wird und die sollen mal unsere Rente sichern. Die Drecksblagen von nichts eine Ahnung. Naja. Mann. Nein. René, aber apropos Vögel zählen, jetzt gab's ja auch wieder vom NABU die Aktion, ne? Ja. Ich bin gerade an dem Ornithologie. Ornithologie. Den Vogelkundler. Warte mal, ich muss mal kurz nachgucken. Am Ornithologieverband Berlin und Deutschland dran. Und eventuell schreibe ich mich ein fürs Zählen von Saatkrähen. So, für den Anfang. Mhm, sehr schön. Alles, was dir Therapiestunden spart. Ja, genau so ist es. So, Marc, ja. du hattest gerade losgelegt. Was haben wir denn Tolles zu berichten? Was wir Tolles zu berichten haben? Nee, ich habe nichts Tolles zu berichten, also nichts von Bedeutung. Nee, René hat noch zwei Sachen hier irgendwie auf der Pfanne. Oh, jeder. Und Stefan und ich, wir dachten jetzt gar nicht an deinen Wald- und Vogelausflug, sondern eher an zum Beispiel die schlimmsten Bahnhöfe, von denen du uns, die du uns angeteasert hattest während der Redaktionssitzung. Willkommen bei Eisenbahnromantik. Die schlimmsten Bahnhöfe. Ja, da bin ich so zufällig drüber gestolpert. Ich fand es einfach nur lustig. Denn die schlimmsten Bahnhöfe, was waren das? War das von diesem Jahr? Ja, da waren sogar aus Deutschland ganz viele Bahnhöfe. Ich habe die Liste gerade nicht offen. Also waren die schlimmsten Bahnhöfe, Europas? Ja, stimmt, das waren die schlimmsten Bahnhöfe Europas. Ihr habt recht, das war nicht nur Deutschland. Genau, und du hattest berichtet, die 5 schlimmsten, also die Plätze 1 bis 5, werden alle von deutschen Bahnhöfen belegt und 2 davon aus Berlin. Genau, ich gucke gerade. René überlegt. Ja, warte, weil ich muss. Kalt erwischt. Ja, war ich nicht drauf vorbereitet, aber ist ja überhaupt kein Thema. Ich war jetzt auf alles vorbereitet. Ich hätte euch jetzt das Paarungsverhalten des Rotkehlchens. Das ja, aber René, das interessiert uns doch nicht mehr. Das ist doch Schnee von gestern. Ich merke schon. Also die schlimmsten Bahnhöfe. Irgendwie, genau, sie waren alle, genau. Die 5 schlimmsten sind alle in Berlin. Nee, sind alle in Deutschland und 3 richtig. Davon sind sogar in Berlin. Aha. Und du wolltest uns sagen, was denn so einen schlimmen Bahnhof ausmacht? Was sind denn die Kriterien? Ich glaube, das wollte ich euch in der nächsten Sendung sagen. Kein Problem, dann vertagen wir uns da. Dann erzähl doch uns bitte etwas über blitzer.de und Mieten. Auch das wollten wir in der nächsten Sendung besprechen. Dann tut es mir leid, ich wollte dich nicht in die Ecke treiben. Dann würde ich sagen, ganz genau, dann würde ich sagen, reden wir einfach über den Wegfall des Nebenkostenprivilegs. Das geht uns nämlich alle an. Endlich ein spannendes Thema. Also, die meisten von uns Berlinern und Berlinerinnen und Berlinerösen leben und wohnen ja in Mehrfamilienhäusern. Und selbst wenn ihr das nicht tut, ihr erinnert euch bestimmt daran, dass vielleicht in eurem Freund oder Bekannteskreis jemand mal berichtet hat, ja, bei mir in der Miete ist schon der Kabelanschluss fürs Fernsehen mit drin. Da komme ich auch gar nicht drum rum. Das ist mit der Miete gekoppelt. Das ist quasi so ein Zwang. Und das fällt jetzt weg. Jetzt fragt ihr euch ja, Moment, das ist ein Zwang, der wegfällt, aber du hast davon ein Privileg gesprochen. Ja. Stefan, was ist denn damit nur gemeint? Richtig. Wieso Privileg? Weil das bis jetzt so war, dass der Vermieter die Kosten für die Signalbereitstellung des Kabelfernsehens quasi in den Nebenkosten abrechnen durfte, auch wenn du das gar nicht nutzt als Mieter. Und das war halt ein Privileg. Und da wurde jetzt gesagt, oder vor einigen Jahren schon, das ist irgendwie ungerecht, das darf nicht mehr sein. Und deswegen endet zum 30.06. diesen Jahres dieses Nebenkostenprivileg. Ich habe das ehrlich gesagt mit dem Privileg noch ein bisschen anders verstanden. Also ich unterschreibe das alles, was du gesagt hast. Ja, alles mit Sicherheit richtig. Ich habe immer gedacht, dass ein besonderes Privileg wäre auch für den Mieter, weil dadurch, dass die Hausverwaltung oder der Hausbesitzer jetzt zu diesem Kabelnetzbetreiber geht und sagt, du pass auf, ich brauche hier mal Kabelanschlüsse, aber natürlich jetzt nicht nur für eine Mietpartei, die würde einen bestimmten Betrag entzahlen, sondern für 64 Mietparteien. Dann bezahlst du nämlich nicht 64 mal N, sondern kriegst einen deutlich günstigeren Tarif, den du dann auf alle Mieter umlegst. Das heißt, in dem Augenblick kriegst du quasi sowas wie einen Mengenrabatt. Und wenn jetzt dieses Nebenkostenprivileg wegfällt, dann könnte jetzt ein nicht so engagierter Vermieter einfach sagen, ja, okay, fällt einfach weg. Du hast dann eben zum Stichtag sonst irgendwann hast du jetzt definitiv keinen Kabelfernseher mehr und musst dich selber drum kümmern. Und wenn ich alleine dahin gehe, dann werde ich höchst vermutbar mehr dafür bezahlen müssen. Ja, richtig guter Punkt, Marc, weil wir können ja mal sagen, bei mir trifft es zum Beispiel nicht zu, weil ich habe von Anfang an seit über 20 Jahren nicht dieses Privileg. Ich habe schon von Anfang an einen eigenen Vertrag mit meinem Kabelanbieter, wenn ich den denn hätte. Ich nutze ja Satellitenfernsehen in meiner Mietwohnung. Und die Sache ist halt wirklich, die meine Eltern betrifft's und in den Nebenkosten war das halt spottbillig im Vergleich zu dem, was du jetzt einzeln abschließen musst, weil da wird der Anschluss vermutlich schon allein in der Grundgebühr rund 10 Euro kosten pro Monat. Und das ist deutlich teurer als über die Nebenkosten. Da sieht man, wer das Privileg hat, ne? Ja. Genau. Und da stellt sich doch wirklich jetzt ernsthaft mal die Frage, wenn dieses Nebenkostenprivileg wegfällt, das wird in, also es wird in vielen Leuten etwas auslösen. Bei mir zum Beispiel hat das etwas ausgelöst, nämlich, dass ich mich hingesetzt habe und gefragt habe, sag mal, will ich denn weiterhin dieses alte Konzept, dieses lineare Fernsehen überhaupt noch weiter unterstützen? Oder will ich es noch nutzen? Will ich sehen? Sind meine Sehgewohnheiten nicht schon wie bei den jungen Leuten heutzutage, dass man also mehr auf Video on Demand geht und nur noch ganz punktuell wirklich richtig fernsieht, so wie früher? Mhm. Und ich habe für mich entschieden und zusammen mit meiner Tina, wir werden keinen neuen Kabelanschluss beantragen. Für uns fällt das einfach weg. Ja, habe ich genau dasselbe gemacht. Also bei mir war die Entscheidung vor ungefähr 2 Jahren, glaube ich, zu fällen oder vor 3 Jahren. Und ich habe auch gesagt, dann brauche ich kein Fernsehen. Internet reicht mir. Und du hast ja Internet über Kabel, ne? Genau. Ich habe den damaligen Anbieter Kabel Deutschland, der ja mittlerweile Vodafone ist. Mhm. Und genau. Ich glaube, der einzige Vorteil ist, dass du dir deinen Kabelanbieter dann selber aussuchen kannst. Nein. Nee, Stefan schüttelt mir den Kopf. Das ist genau das Problem, weil es geht ja nur ein Kabel in die Wohnung. Und was ist denn das für ein Scheiß? Anbieter aussuchen. Ich meine, das ist doch eine absolute Win-Situation nur für den Kabelbetreiber. Ja. Ja. Wer denkt sich denn so einen Unsinn aus? Naja, das ist halt technisch gelöst, ne? Aber wie kann man denn, ich weiß ja nicht, wie das, ich habe jetzt, dafür wird ja keine Werbung im Fernsehen gemacht, das wird nur mitgeteilt als positiver Effekt hier. Man kann sich jetzt selber aussuchen. Ich weiß nämlich, die Telekom hat Werbung gemacht für Magenta, für Magenta und hat in dem Zuge gesagt, hier, die Bindung fällt weg. Deswegen dachte ich jetzt, man kann sich den Fernsehanbieter selber aussuchen, aber wahrscheinlich stellen sie es nur in das Licht. Und die Wahrheit ist, du kannst auf den Fernsehanschluss verzichten und machst dann Fernsehen über Internet. Richtig, ne? Oder über kannst ja auch andere Möglichkeiten nutzen, ne? Wie zum Beispiel Antenne, Satellit. Ja gut, das so, hättest du ja vorher auch schon machen können, um andere Programmvielfalt zu haben. Das ist auch interessant, dass da offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen wird oder aber vielleicht ist die Technik auch wirklich komplett unterschiedlich, weil man nehme mal die alten Telefonleitungen, die alten Kupferkabel und darüber haben wir ja DSL zu Hause und die Leitungen gehören einem bestimmten Anbieter und der ist per Gesetz dazu gezwungen, das quasi weiter zu vermieten an andere Anbieter, die bei dir im Haus eben DSL anbieten wollen und keine eigenen Kabelleitungen dafür haben. Also da funktioniert das ja irgendwie. Warum funktioniert das beim Kabelfernsehen nicht auch so? Also ich will auf den Punkt wieder zurück, dass René gesagt hat, ich müsste mir doch jetzt meinen Anbieter selber aussuchen können, ob nur Kabel Deutschland, Magenta TV über die Telekom oder Pure, was früher Tele Columbus war. Warum geht das nicht? Wir wissen es nicht, vielleicht wisst ihr da draußen es, teilt es uns einfach mit. Ihr wisst ja, wie ihr mit uns Kontakt aufnehmen könnt. Und falls nicht, dann sagen wir euch das demnächst. Aber auch wieder ein interessanter Fakt, ne? Dass uns Nachteils als Vorteil verkauft wird. Ja, naja, die Sache ist ja die, also heutzutage, wenn du natürlich noch mehr Pakete haben willst und möglichst auch die privaten Sender in HD, kommen natürlich auch Zusatzkosten dazu, die bis jetzt ja auch schon da waren. Was ich mal witzig finde, dass die Öffentlich-Rechtlichen so als Programmpakete beworben werden von den Anbietern, die aber eh immer kostenlos sein müssen. Das ist irgendwie kurios, ne? Und Umfragen haben ergeben, dass viele Leute gar nicht wissen, was das Ganze bedeutet mit diesem Privileg und was auf sie zukommt. Hm. Meine Eltern haben zum Beispiel ein Schreiben Anfang des Jahres bekommen von ihrem Vermieter, wo das genau drin steht. Und da steht halt drin, dass nach dem 30.06. sie kein Fernsehen mehr empfangen, wenn sie sich nicht kümmern. Also so wie Marx auch gesagt hat. Aber da kann man auch sagen, es wird nicht so sein, dass dann gleich alles dunkel ist. Denn die Anbieter werden ja nicht an einem Tag überall in die Häuser kommen und die Anschlüsse totschalten. Also das ist vermutlich noch weiterhin der Fall, wenn man ein bisschen riskiert. Wahrscheinlich ist es auch viel aufwendiger, das abzuschalten. Naja, ja. Also das ist ein Kostenfaktor, natürlich. Ich kann mich entsinnen, als ich damals Nein zum Fernsehen sagte, bekam ich natürlich prompt einen Anruf. Ich glaube, damals war es tatsächlich noch Kabel Deutschland. Und die sagten, ja, sie haben ja gesagt, sie möchten kein Fernsehen, war das ein Versehen? Und da sagten, nee, war kein Versehen. Ja, okay. Sind Sie bescheuert? Das muss dann versehen gewesen sein. Was stimmte mit Ihnen nicht? Was sagt denn Ihr Arzt dazu? Ja, so ungefähr klang das. Und dann, ich habe dann gesagt, nee. Und dann riefen sie nochmal irgendwann an und sagten, wollen Sie sich wirklich nicht nochmal anders überlegen? Weil wenn wir es jetzt abschalten. Möchte Ihre Frau denn auch kein Fernsehen gucken? Jetzt das Geheimnis ist. Sie haben doch Kinder. Ich habe sie gar nicht gefragt, weil ich das als sehr altmodisch empfand, auf diesem Weg Fernsehen zu gucken. Und die Kosten, die damit verbunden waren, stehen für mich auch nicht unbedingt im Verhältnis. Auf jeden Fall riefen sie mich dann nach einigen Wochen nochmal an und sagten, hier, wollen Sie, Sie müssen sich das jetzt überlegen, weil wenn wir es jetzt abschalten, dann ist es nachher kostenpflichtig, wenn ich es wieder aktiviert haben will. Hm. Ja. Ist ja eine Dienstleistung. Ne? Ich sage euch, es hat mein Leben nicht nachhaltig negativ verändert, diese Entscheidung zu treffen. Ich fürchte, das müssen wir beurteilen, René. Ach, stimmt. Selbstreflexion ist an der Stelle, glaube ich, nicht angesagt. Du hast dich sehr verändert, René. Seitdem, genau. Nein. Ich sitze meist gelangweilt am Fenster und gucke einfach nur raus. Ja. Also noch zwei Dinge dazu, um das mal abzuschließen. Also wie gesagt, ihr könnt euch kümmern, wenn ihr davon betroffen seid, solltet ihr auch tun. Ihr könnt jetzt schon einen neuen Vertrag übrigens abschließen und der kostet bis zum Ende dieses Privilegs null, nichts. Nada. Wann endet dieses Privileg nochmal? Am 30.06.2024. Ab da werden dann Gebühren fällig. Ne? Also man kann sich in Ruhe jetzt schon vorbereiten, ist auch ganz gut, ist ein halbes Jahr Zeit. Und dann geht es. Und ich habe von einer Bekannten erfahren, die zieht jetzt um in einen Neubau und dort gibt es nur noch einen Breitbandanschluss und keine anderen Telefonanschlüsse, also die hat dort die einzige Möglichkeit, sozusagen einen Kabelanschluss zu nutzen, keinen Telefonanschluss. Und ja, weil ich glaube, die Gesetzgebung ist mittlerweile so, früher war es so, dass du in der Wohnung irgendwie einen Telefonanschluss haben musstest, aber seitdem es diese Breitbandanschlüsse auch über Kabel gibt, ist das auch völlig ausreichend, wenn dein Vermieter dir sowas zur Verfügung stellt. Na. Ja. Und ich möchte eine kleine Gegenrede starten zu dem, was Stefan gerade gesagt hat. Ich möchte, dass ihr euch nicht darum kümmert. Ich möchte, dass ihr das Fernsehen einfach hinter euch lasst. Das ist eine Unterhaltungsform, das nach meinem bescheidenen Dafürhalten die nächsten 30, vielleicht 50 Jahre nicht überdauern wird. Ja, aber du darfst ja nicht vergessen, Marc, wer jetzt noch Fernsehen über Kabel guckt, der muss sich ja kümmern. Der muss ja auch, wenn er aufs Internet umstellt, braucht er ja auch irgendwas, womit er gucken kann. Also ich kann euch sagen, es wurde in meinem Fall nicht bemerkt, dass der Fernsehanschluss gekündigt wurde. Ich habe immer auf den Moment gewartet, wo ich gefragt werde oder um Hilfe gebeten werde, dass irgendwas mit dem Fernsehen nicht stimmt. Aber dieser Moment ist nie eingetreten. Ja, das habe ich auch schon von vielen gehört. Ne? Und das ist genau, wie wir gesagt haben, wahrscheinlich zu hoher technischer Aufwand, da einen hinzuschicken. Und Nein. Ich meine einen der Mitbewohner. Ich habe es einfach selbstständig gekündigt und es hat nie jemand bemerkt oder irgendwas dazu gesagt. Ach so, okay. Die Relevanz des Fernsehens, zumindest auf diesem Weg, ich meine, wir gucken Fernsehen, wir gucken öffentlich-rechtlich und auch andere Sender, aber wenn man eh schon für seinen Internetanschluss so viel Geld bezahlt, kann man es auch auf dem Weg gucken. Ja. Darf ich euch fragen, welche Dienste ihr denn nutzt, abseits vom linearen Fernsehen, was über die Kabelbuchse kommt? Also benutzt ihr sowas wie, ich weiß nicht, Waipu TV, Join, Netflix, Amazon Prime. Was benutzt ihr da und wie viel Geld gebt ihr insgesamt dafür aus? Also, ich benutze Join in der Free-Variante. Da gibt es eine Free-Variante? Ja, da sieht man zwar dann nicht die ganzen Bezahlangebote, aber es gibt auch einige, also so das Standard-Fernsehprogramm kannst du über Join ganz normal gucken. Live ja sowieso, ProSieben ist enthalten. Mhm. Rein theoretisch müsste Kabel Deutschland mit drin sein, weil das ja zur Sat1 Media AG, wenn es die so noch gibt, ProSieben Sat1 Media AG. Dann Netflix, Magenta Sport und wegen den Eisbären bestimmt. Nur wegen den Eisbären. Ja. Wegen der Eisbären. Ja, und ansonsten ganz oft die ARD und ZDF Mediathek. Mhm. Ja. YouTube. Mit T, nicht mit T, meinst du? Ja, YouTube. YouTube, ich möchte mal wissen, was das auf Englisch heißt. Ja. Das heißt du Röhre. Ja. Genau. Ja, also klar, als Sportbegeisterter habe ich natürlich Sky, auch DAZN. DAZN, ich wollte gerade sagen. DAZN, was habe ich noch? Aber Sky über, nicht wie früher über so einen Receiver, sondern doch. Über... Weil ich habe ja gesagt, ich habe noch Satellit, da habe ich noch das lineare Fernsehen, ist für mich einfach ja, in Ordnung. Aber was guckst du beim linearen Fernsehen? Alles. Alles. Also soll ich euch mal sagen, ich habe seit 100 Jahren nicht Sat.1 geguckt. Wirklich, ja, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Sat.1 gesehen habe. Weißt du, was das Geilste ist, René, wenn man kein lineares Fernsehen mehr guckt? Man zappt nicht mehr. Das stimmt. So? Das stimmt. Also ja. Weil bei diesen ganzen Video-on-Demand-Diensten ist Zapping ein bisschen schwierig. Nicht wahr? Nö, wenn du so eine TV-App hast wie Waipu, dann schaltest du ja auch hoch und runter. Sobald Werbung kommt, ja, schaltest du ja genauso hin und her. Ne? Aber das ist, glaube ich, der Unterschied. Es gibt Streaming-Apps und es gibt reine Fernseh-Apps, ne? Die so ein bisschen das lineare Fernsehen nachbilden. Aber Waipu kostet, ne? Ja, genau. Also letztendlich, lineares Fernsehen kostet ja auch. Ne? Also spätestens, wenn du bessere Qualität haben willst, wenn du zum Beispiel private Sender haben willst, in guter Qualität. Musst in du halt Full HD mindestens. Ja, genau. Und von 4K braucht man gar nicht reden. Das Fiese ist aber, dann muss auch deine Internetleitung mitspielen. Es ist ein Teufelskreis. Im Prinzip das heißt, eigentlich bezahlst du doppelt. Leitung. Du bezahlst für deinen Internetanschluss wahrscheinlich 40 Euro. Hm. Was? Naja, ja. Nein. Die je Hälfte. Nach Qualität, je nach Anbieter natürlich. Was habt ihr für Leitungen so? 50 Megabit. Ui. Ich habe 100. Ich habe auch 100. Ja, und die 50, die reichen. Da kann ich hier übers Internet zocken. Und Tina, was sagst guckt vorne gerade. Ein Internet. Also dein Tina Bild guckt jetzt gerade. Tina guckt jetzt gerade drüben im Wohnzimmer Netflix. Man muss dazu sagen. In Full HD-Auflösung. Und wir haben hier Videokonferenz. Genau. Also ihr, die den Podcast hört, ihr hört ja von uns einzeln aufgezeichnete Spuren. Ja. Wir hören von Marc nur Dann kauf mir einen neuen Rechner, du Penner. Nein. Okay, also ja, erstaunlich. Also ich habe neulich so eine, weil ich mich auch ein bisschen umgehorcht habe, ob ich möglicherweise aufrüsten muss, weil die Familie und gerade die jungen Familienmitglieder, die wollen ja immer höher und weiter und schneller. Ja. Die würden auch gerne eine 250er Leitung nehmen und ich habe mal ein bisschen recherchiert und es ist tatsächlich so, die 100er Leitung ist die weit verbreiteste Leitung. Ich glaube, die liegt bei 63% oder sowas und die 250er Leitung, das ist eher so Ausnahmeerscheinungen und alles darüber, was so im unter 10% auf jeden Fall liegt, also im sehr kleinen Bereich. Ich bezahle auf jeden Fall keine 40 Euro im Monat. Ich glaube, wir liegen jetzt bei zwischen 20 und 30. Bei wem bist du? O2. Und kennst du noch andere Anbieter außer O2? Ja. Gut. Und findest du die auch gut? Also ich bin bei Vodafone. Und ja, Stefan ist alle bei, teuer. Und Telekom. Bei der Telekom. Bin ich. Bei der Telekom, siehst du. Da haben wir ja hier eine telekommunikationstechnische Bandbreite aufgefahren. Und jeder findet seinen Anbieter sehr, sehr cool. Ja, schon. Und wir sagen jetzt aber auch nicht, dass eigentlich mein Bild immer am stabilsten ist. Und es gibt natürlich auch noch Pure. Ja, Pure. Die vergessen wir. Pure. Pure. Gut. Marc hat bestimmt einen Anruf von denen bekommen und gesagt, bitte sag mal. Im letzten Podcast habt ihr übrigens unseren Namen falsch ausgesprochen. Da müssen wir leider ein bisschen Geld kürzen. So ist das. Ja. Und könnt ihr bitte mal das Wort geil von unserem Namen? Ihr habt meine Frage natürlich wieder nicht beantwortet. Oh, ja, dann bitte deine Frage war, wie war denn deine Frage? Dann meine Frage war, welche Dienste, die nicht lineares Fernsehen sind, ihr konsumiert regelmäßig und was ihr dafür monatlich bezahlt? Also, ich kann sagen, Magenta kostet, Magenta Sport, 13 Euro und ein paar zerquetschte. Runden wir auf 30. Nein, 13. Ich weiß, das war ja gerade das Lustige daran. Ach so. Applaus. Gut, danke. Netflix kostet einen 10er. Oh, hast kein hochauflösendes? Hm. Okay. Ganz ehrlich, das hatte immer mit der Internetverbindung zu tun, weil die war so mies. Ich hatte ja neulich berichtet, dass der Austausch des WLAN-Routers von 1985 geholfen hat, modernes Internet zu empfangen. Jetzt geht's wieder, alles. Aber ganz ehrlich, ich brauch's auch nicht größer. Also ich finde, da kommt so viel Geld zusammen für diesen ganzen Internet-Konsum-Scheiß. Genau, deswegen, darauf will ich ja hinaus. Deswegen interessiert mich das, was ihr so bezahlt. Deswegen kann ich immer nur empfehlen, Mediathek und YouTube, und YouTube nervt ja auch mit Premium. Ja. Und was immer noch dazu... Nein, womit YouTube nervt, ist, dass sie Werbung einspielen. Und was du meinst, ist, dass sie dir anbieten, ein Abo abzuschließen für YouTube. Was auch, genau, was YouTube auch nicht Premium. Günstig ist. Genau, kostet auch schon wieder 10er. Ist teurer geworden, habe ich gehört. War nicht 30 Euro? Das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall teurer geworden. Und über 10 Euro ist es definitiv. Ja. Wow. Und jetzt hatte ich heute erstmalig, weil ich immer auf Nein klicke, also das diese Frage ist wirklich penetrant, muss ich dazu sagen. Also ich werde das gefühlt zweimal die Woche gefragt, wenn nicht öfter. Mhm. Und ich habe heute gehabt, ob ich YouTube Premium Lite haben möchte. Ja. Aha. Das ist wahrscheinlich dann so wie Amazon Prime. Das heißt, du schließt bei Amazon Prime das Abo ab und kriegst dann trotzdem noch Werbung eingespielt. Weniger Werbung, ja, genau. 12,99 kostet YouTube Premium. Hab gerade nachgeguckt. Ist das nicht furchtbar? Ja. Okay, ich mache es auch mal transparent. Ich habe drei Big Player. Ich habe Amazon Prime, was ja auch den Vorteil hat, dass man eben keine Versandkosten wenn man bei Amazon was bestellt, bezahlen muss und dass man es gegebenenfalls schneller kriegt. Darüber hinaus kann man dann eben auch noch Musik hören und ein paar Filmchen und Serien gucken. Ich weiß gar nicht, was das kostet. Also ich sag mal auch so 13 Euro. Ich weiß nicht genau. Dann habe ich noch Netflix, sage ich auch mal 13 Euro. Und dann kommt noch Disney Plus. Ich schätze, das liegt auch bei 13 Euro. Das macht zusammen 40. Bei mir kommen noch für 6 Euro Disney Plus dazu, aber in einer geschenkten Variante. Also ich zahle das nicht. Das habe ich von der Telekom geschenkt bekommen für ein halbes Jahr. Und RTL Plus kostet auch nochmal, ich glaube, 10 Euro pro Monat. Das habe ich auch in einer Aktion geschenkt bekommen. Würde ich mir auch selber nie zulegen, ehrlich gesagt. Und was bezahlst du jetzt im Monat, Stefan? Wenn das nicht so indiskret ist? Ja, nee, für alles. Für alles zusammen. Oh, ja. Die Gesamtsumme kann ich dir gar nicht sagen aus dem Kopf. Also, wenn ich so im Kopf mitgerechnet habe, 30 bis 50 Euro werden es wohl sein. Ja, das auf jeden Fall, ja. Was uns dieser Scheiß wert ist, oder? Ja, ne? Ich habe mal eine Frage zu Amazon Prime, weil ich habe da eine andere Meinung zu. Ich würde zum Beispiel nicht nutzen und kaufen, weil ich glaube, dass es nicht in so einem guten Verhältnis steht. Also mit den Versandkosten. Ich habe gehört, dass wenn man bei Amazon uneingeloggt nach Artikeln sucht, dass die mit Porto genauso viel kosten, wie sie bei Amazon Prime im eingeloggten Zustand kosten, wo man kein Porto bezahlt. Kann passieren, ist aber eher. Das ist nicht die Regel. Okay, ja, davon gehe ich auch aus, weil würde ja schnell auffliegen. Ich habe es bei Finn Kliman mal gesehen, er hat es sogar bewiesen, er hat es mit zwei Geräten gezeigt, ein und denselben Artikel. Einmal war er eingeloggt bei Amazon Prime und da hatte er denselben Preis ohne Porto, weil das ist ja versandkostenfrei, wie der Artikel mit Porto gekostet hätte, ohne Amazon Prime. Knaller. Ja. Und ich habe es neulich wieder gelesen. Das kann ich nicht bestätigen. Bestell öfter für meinen Nachbarn und weil er kein Prime hat, er schickt mir immer seine Wunschbestellung und es sind genau dieselben Preise. Also ich muss dazu sagen, ich kann es auch aus eigener Erfahrung nicht bestätigen, weil ich mache das so wie dein Nachbar. Ich bestelle dann auch über Vanessa und bei Vanessa gibt es alles günstiger. Also ohne Porto und Versand. Das hat Vanessa, was du nicht alles, hast. Ja. Alles ohne Porto und Versand bei ihr. Genau. Ja. Gut, ihr könnt uns ja mal über eure Erfahrungen zu diesem Thema oder zu diesen Themen, die wir bis jetzt hatten, berichten. Es würde uns sehr interessieren. Oder auch mal schreiben, was ihr so an Gesamtkosten pro Monat habt. Aber Stefan, wie sollen wir das denn machen? Wie erreichen wir euch denn? Marc, danke, dass du fragst. Da haben ich bin wir noch nicht Marc. So, Marc hat da nicht so eine Stimme. Ich bin ja mit der anderen Stimme. Der klingt so wie Sid heißt der doch, ne? Von Otto? So klingt der. Ice Age. Genau. Bis Stefan, dann, ja. Die Antwort. Die Antwort. Wir haben Kontaktmöglichkeiten für euch. Und da könnt ihr jetzt drin hören. Sid oder Shit? Nee, Sid. Shit. Irgendwas ist auch immer. Der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. So, da sind wir wieder. Ja, und jetzt geht es natürlich auch spannend weiter. Der Marc hat ein Thema vorbereitet, und zwar das wir sprechen jetzt über die Mückenpopulation am Wannsee. Marc, bitte. Ich antwortete wahrheitsgemäß auf die Frage nach den Mücken am Wannsee mit weiß ich doch nicht. So, ja, spannendes Thema. Und jetzt ist zumindest geklärt, dass ich nicht der Einzige bin, der hier unvorbereitet in die Sendung kommt. Stefan, hast du vielleicht ein Thema? Du bist doch mal so gut vorbereitet. Stefan, worüber wollen wir denn reden? Immer vorbereitet. Ja, such dir was aus. Nenn mir eine Zahl zwischen 1 und 50 und dann nehmen wir... Oh, mein, dann nehmen wir E-Rezept. Ja, genau, die 25. Absolut richtig. Die 1 bis 50 war das E-Rezept. Richtig. Na, ja, E-Rezept. Wollt ihr was dazu sagen? Macht mal eine schöne Introduction. Nein, komm, leg einfach los. Du hast ja offenbar, erstmal, was ist das E-Rezept? Ich habe nämlich null Erfahrung damit, weil ich in diesem Jahr noch nicht krank war. Ja, sehr gut. Und im letzten auch noch nicht. Das E-Rezept, das elektronische Rezept. Wir sind bei, in der Medizin sind wir angekommen, bei Arztbesuchen. Ihr kriegt was verschrieben. Das war bis jetzt alles auf Papier, auf diesem rosa. Es gibt das rosane Rezept, ne? Das grüne Rezept, Privatrezept. Wofür ist das rosane? Ne, das ist das normale. Die haben du hast aufgeschrieben, Farben. Es gibt auch noch ein blaues Rezept. Ja, ehrlich gesagt, kann ich dir nicht sagen, wofür das blaue Rezept ist. Na, für Polizisten. Für Betrunkene. Oder für Betrunkene. Genau. Ja. Genau. Warte, das Privatrezept ist blau. Hier steht meist blau, das Privatrezept. Grün? Ich würde sagen, Privatrezept ist grün. So viel zum Thema, wir sind bestens vorbereitet. Grünes Rezept ist Bio. Okay. Jetzt veräppelt uns René. Nein. Also. Seit diesem Jahr ist es so, dass alle Arztpraxen Rezepte nur noch elektronisch aufschreiben dürfen, sage ich jetzt mal. Ne? Natürlich darf man als Patient auch ein Papierrezept fordern, einen Ausdruck. Dann hat man, wie damals zu Corona-Zeiten, einen QR-Code, Papierausdruck mit einem QR-Code, gibt es in der Apotheke ab. So, wie funktioniert das Ganze? Und was muss ich als Patient eigentlich tun? Das darfst du uns nicht fragen, Stefan. Das wissen wir nicht. Das musst du uns sagen. Richtig. Das sage ich euch auch jetzt. Und zwar haben wir ja alle eine Krankenkassenkarte. Und mit dieser Krankenkassenkarte kann man in die Apotheke gehen, steckt die dort in ein Lesegerät und dann ist die Apotheke autorisiert, auf einem Server zu gucken, welche Medikamente sind für einen gerade als Rezept aufgeschrieben worden, sozusagen. Ne? Es gibt auch andere Möglichkeiten, es gibt auch Apps, eine E-Rezept-App, die man selber nutzen kann. Da muss man dann wieder sich autorisieren. Da gibt es dann ja auch die Krankenkassenkarte mit PIN und Passwort. Ne? Das hat ja jeder hoffentlich vor spätestens einem Jahr bekommen. Kann man eure Unterlagen gucken. Ja, du hast eine PIN zu deiner Krankenkassenkarte. Was? Und damit kann man sich autorisieren in der E-Rezept-App. Und dann sieht man selber schon, was eine App dort dafür verfügbar ist. Ja, die habe ich auch schon installiert. PIN. Wie gut die ist, kann ich nicht sagen, weil ich selber noch keine Medikamente dieses Jahr bekommen habe. Stefan, genau, dann wird es aber Zeit. Ich sehe doch, du brauchst was. Richtig, ja, bin ganz nervös schon. Nein, und der Arzt macht das alles per Computer, per Software. Lass uns mal kurz auf die Bremse treten. Ja, da geht mir jetzt gerade zu schnell. Hast du Fragen? Ja. Erstmal möchte ich kurz die Chance nutzen, um aufzuklären. Ja. Ich habe mich im Internet informiert bei ratiopharm.de und die sagen, es gibt das häufige rote Rezept und das etwas seltenere blaue. Ja. Aber es gibt noch ein weiteres und zwar ein grünes. Das dient dem Arzt oder der Ärztin für Empfehlungen nicht verschreibungspflichtiger Medikamente. Ja, Also privat, muss ich selber zahlen. Na, ach so, meinst du mit privat? Ja. Ich dachte, du meinst für Privatversicherte. Nee. Das musst du dazu sagen, Stefan. Kriegen doch nichts. Ja, aber der Kontext, in dem wir sind, da hat privat ja eine ganz andere Bedeutung. Und das blaue Rezept ist für privat versicherte Leute. Das blaue? Ja, das Rezept für privat versicherte Leute ist blau. Kann ich ja nicht kennen, bin ja nicht privat. Aber das für normale dann ist rot und das für Empfehlung ist offenbar grün. Genau, ne? Weil wir hatten ja wahrscheinlich alle schon mal die Situation, dass man, dass der Arzt vielleicht kein Budget mehr hatte und gesagt hat, hier, das ist ganz cool für dich, schreibe ich dir als grünes Rezept auf und dann geht man da auf die Apotheke. Okay, jetzt aber zu meiner Frage, das war jetzt nur der Einschub und die Klärung, damit wir hier keine Fehlinformationen rausgeben. Genau. Blame it on the Ratio Farm, wenn da irgendwas nicht stimmte. Also, lass die Zwillinge in Ruhe. Du sagst mit dieser App, ist denn diese App jetzt zwingend für mich notwendig, um dann mein Rezept einzulösen? Weil ich bin ja nun schon in einem Alter, wo ich noch nicht so ein tolles Telefon habe, wo man Apps drauf machen kann. Genau, und du hast ja auch die Corona-Zeit überstanden, ne? Ohne App. Ja. Genau, einfach so einen selbstgemalten Zettel gehabt. Genau. Nein, du hast vollkommen recht, man braucht diese App nicht, es gibt aber eine Sache, wo man diese App braucht, wenn man nämlich Online-Apotheken nutzt, dann wäre es von Vorteil, wenn man diese App hat. Und die PIN brauche ich auch nur für die App? Ja. Okay, alles klar, verstehe. Na, und in der Apotheke, wie gesagt, steckst du einfach wie beim Arzt deine Krankenkassenkarte in das Lesegerät und dann geht das. Ich nenne ihn auch meinen Dienstausweis. Richtig. Na? Genau. So, und jetzt hatten wir ja was Spannendes gemacht, René. Ne? Genau, wir haben, eigentlich wolltest du, sind deine Erfahrungen jetzt schon zu Ende? Weil ich würde sagen, wir beleuchten erstmal die Seite des Consumers und dann können wir die Seite des Dienstanbieter, keine Ahnung, dann die andere Seite, die Arztseite mal beleuchten. Genau, wir als Kunden, wir Patienten sind ja quasi diejenigen, die das Rezept einlösen. Und da habe ich auch schon dem Vernehmen nach und von Bekannten, Nachbarn, Verwandten gehört, dass es da auch öfter mal Probleme gibt. Zum einen sind die Server nicht erreichbar. Also Apotheken konnten nichts finden, weil Server nicht erreichbar. Ne? Das heißt, du bist in der Apotheke und bist ohne Medikamenten wieder nach Hause gekommen. Dann sind Fälle aufgetreten, wo nichts zu finden war. Also das heißt, der Arzt hat das Rezept nicht freigegeben. Damit kann man auch nichts aus der Apotheke holen. Das passiert auch sehr oft, weil es wohl so ist, zum Beispiel die Schwester schreibt das Rezept und der Arzt wird zu einem späteren Zeitpunkt das Rezept freigeben. So ist anscheinend der Ablauf, wie ich es gehört habe. Es kann passieren. Normalerweise sollte das natürlich in einem zeitlich engen Rahmen passieren, so dass du, wenn du aus der Arztpraxis kommst, theoretisch gleich in die Apotheke gehen kannst und es einlösen kannst. Ja, das machen doch viele Leute. Also zumindest bei uns hier in der Stadt, das ist da so üblich. Also da, wo du quasi sowas wie so ein Ärztehaus hast und ein Haus, wo mehrere Ärzte drin sind, da ist dann meistens unten noch eine Apotheke drin oder im nächsten oder übernächsten Haus. Und man stolpert heutzutage also möglicherweise aus der Arztpraxis raus und geht in die nächste Apotheke. Die meisten also man kann davon ausgehen, dass das ein Weg ist, ja, logisch. Genau, aber wie gesagt, aus Erfahrung habe ich gehört, dass manche Ärzte das aus Terminüberforderungsgründen, Praxis ist voll, dann zum Feierabend alles abhaken erst. Ist das auch schon passiert. Ist natürlich blöd, wenn du ein dringendes Medikament brauchst und das erst am nächsten Tag kriegst, ne? Okay, so, also wie gehen wir die Sache jetzt an? Der Stefan hatte im Vorfeld einen umfangreichen, sehr guten Fragekatalog aufgestellt. Quasi, das würde ich gern meinen Hausarzt fragen. Ja. Und ich habe meine Kontakte spielen lassen, habe mich mit diesem Fragekatalog umfassend beschäftigt, habe dann diese Fragen gestellt, eine Interviewsituation nachempfunden und bin noch in die Tiefe gegangen. Ja. Und bin deshalb heute in diesem Podcast als Vertreter der Arztgemeinschaft. Deswegen möchte ich eine Sache auch gleich vorneweg klären. Es heißt nicht Patienten, sondern Opfer. So. Okay. Vielleicht noch eine Anmerkung. Wir haben natürlich jetzt über das E-Rezept ausschließlich gesprochen, aber seit einer Weile ist ja auch die elektronische Krankschreibung mittlerweile verpflichtend. Das heißt, da hat ja auch eine Umstellung stattgefunden und die Fragen bezogen sich so ein bisschen auf beides. Ne? Ja, also wir können das auch gern der Einfachheit halber gleichbedeutend behandeln, genau, weil es ein fast identisches Prozedere ist. Genau. Marc, kurze Frage. Hast du bis hierhin irgendwie Fragen an uns? Oder Erfahrung vielleicht erstmal? Keine Erfahrung. Wann hast du dein letztes Rezept beim Arzt bekommen? Keine Ahnung. Das ist Monate her. Da müsste ich mal in meine Krankenkassen-App gucken. Da müsste das ja verzeichnet sein. Ja. Gibt's denn eigentlich prinzipiell außer der Digitalisierung der Voranschreitenden irgendein Grund, der dafür spricht, dass dieses Papierrezept abgelöst wird? Ja. Es spart Bäume. Jetzt, genau. Bessere Datenerfassung. Spart Papier, okay. Ja, Digitalisierung, bessere Datenerfassung, klar. Ja. Ich habe so überlegt, reduziert das nicht auch den Beschiss? Also wenn alles digital erfasst ist, ist es ja viel besser nachvollziehbar. Und wenn Leute nicht mehr aus einer 1 eine 10 machen können auf ihrem Rezept. Richtig, das ist auf jeden Fall. René, ich habe dir gesagt, du sollst das nicht machen. Ja, die Privatapotheke, die wird jetzt geschlossen. Genau. Und all meinen Kunden, das tut mir leid. Das Rezept ist halt nicht mehr handschriftlich. Ne? Und da sind ja auch teilweise Übertragungsfehler möglich und auch passiert. Und das sollte jetzt nicht passieren, weil jedes Medikament hat wahrscheinlich auch eine eindeutige Nummer. Da sollte eigentlich dann auch alles klar gehen. Also ich stelle mir das auch so vor, wenn ich jetzt, das läuft ja, sagtest du, über die Krankenkassenkarte, wenn die in der Apotheke eingelesen wird. Früher mussten die Ärzte dann ja immer vom Zettel abtippen. Das braucht ja auch Zeit. Und dann suchen. Und so vermute ich mal, ist es einfach nur ein Klick. Wobei ich weiß gar nicht, geben die Freitext ein oder geben die... Ich glaube, die haben eine Auswahl an Medikamenten, würde ich denken. Ja, die Frage fehlt jetzt bei deinen vielen Fragen. Das stimmt, kannst du ja nochmal nachholen. Okay. Ein Vorteil kann ich, oder ein Unterschied zum Papierrezept kann ich auch nochmal nennen. Beim Papierrezept war es bis jetzt so, angenommen, du hast 3 Medikamente auf dem Rezept, du bist in die Apotheke gegangen und die hatten aber nur 2. Dann musstest du auf das 3. Medikament warten und durftest es nur in dieser Apotheke einlösen. Ja. Das ist jetzt anders. Jetzt ich kann schon mal verraten, das ist ein leider auch der große Pferdefuß bei der ganzen Geschichte. Ja. Aber da kommen wir gleich zu, wenn du deine Fragen mal stellst und ich dir die dann versuche, bestmöglich zu beantworten. Okay, dann fangen wir einfach mal an. Ich würde dich bitten, wenn du mit Herr Dr. René mich ansprichst. Dr. Bob, genau. Ach, so Dr. Bob, wer sagt genau Dr. Sein. Bob? Dr. Bob, sagen Sie mal allgemein, welche Erfahrungen haben Sie denn mit dem E-Rezept oder der elektronischen Krankschreibung, egal ob positiv oder negativ, bis jetzt gemacht? Das ist ja eine sehr allgemeine Frage. Das geht dich einen Scheißdreck an. Also, erstmal kann ich dir sagen, steht ja hier drauf. Das Thema ist seit 2024 ja Pflicht, konnte im Vorfeld schon gemacht werden. Ja. Da gab es aber natürlich Startschwierigkeiten. Aber ich sag mal, so allgemein wie deine Frage war, halte ich jetzt auch mal die Antwort. Ja. Die Erfahrungen sind bis auf die ersten Hudeleien, auf die kommen wir ja, glaube ich, noch zu sprechen. Ja, ich glaube, da gibt es noch eine Frage, die in die Richtung geht. Ist es so, dass es natürlich nachvollziehbar ist, dass dieser Schritt gegangen wurde, aber er hat auch sehr starken Zusatzaufwand, den er mit sich bringt. Ja, sehr gut, dankeschön. Wann haben Sie denn persönlich in der Praxis auf die umgestellt aufs E-Rezept, auf die elektronische Krankschreibung? Natürlich erst, als wir mussten, also zum Januar, 1. Januar 2024. Das war auch so ein Punkt, den ich mir die ganze Zeit, wo ich mir die Frage gestellt habe, das ist alles auf den letzten Drücker passiert. Ne? Und, aber du, Stefan, das ist doch immer so. Guck mal, das Thema Zeiterfassung, was jetzt aktuell läuft. Jetzt kommen gerade noch wieder ganz viele andere, DSGVO. Ne? Ja, ja, klar. Ne? Aber das hängt einfach damit zusammen, man darf ja nicht vergessen, du hast bei einem laufenden Unternehmen, also auch einer Arztpraxis, ja schon genug um die Ohren. Und jetzt dann noch neue Prozesse zu etablieren, die Leute zu schulen, das passt halt einfach nicht rein. Und da ist das natürlich das Letzte, was passiert. Und deswegen auf den letzten Drücker. Genau. Also man wird da quasi am Ende auch ins kalte Wasser geschmissen und ja, möglicherweise hat man ja auch in seiner Praxis eine Software, die das bis jetzt gar nicht unterstützt hat. Das kann ja auch noch dazu kommen. Ja, man wird nicht also wirklich ins kalte Wasser geschmissen, weil man macht doch vorher so Fortbildungskurse. Ja, die Frage fehlt jetzt leider auch. Also mir ist nichts bekannt davon, dass da Fortbildungen gemacht wurden. Ja. Es ist so, die Softwarehersteller, also du hast ja meist eine, ich nenne es einfach mal eine Praxissoftware, ne, die quasi den Arbeitsprozess eines Arztes abdeckt und die ganzen Prozesse halt auch integriert hat. Und die Anbieter dieser Software, die gehen natürlich da relativ schnell auch mit der Zeit, dass sie da frühestmöglich das implementieren, weil die haben ja den Druck auch, sie wollen ja verkaufen. Und das heißt, die Praxis hat eigentlich schon so ein bisschen Support dann von Seiten des Softwareherstellers, der im Prinzip der dann nur noch dieses Feature erklären muss. Und soweit ich informiert bin, ist zum Beispiel bei der Hardware, also bei der Softwareanschaffung nichts notwendig gewesen, weil das quasi dann mit integriert war schon oder wurde. Mhm. Und die Hardware ist wohl dieselbe, die eh schon die Chipkarte einliest. Ja. Weil diese Geräte haben offenbar zwei Laser, den einen für diesen Chip und den anderen für einen Magnetstreifen oder keine Ahnung, irgendeine ähnliche Geschichte. Hardware-seitig habe ich andere Informationen, und zwar sind sogenannte Konnektoren notwendig. Dort gibt es zwar viele Firmen, die das As-a-Service anbieten, das heißt, dass da ist irgendwo ein Serverraum, ja, also irgendwo, also der entsprechende Konnektor, den du brauchst, der steht dann eben nicht bei dir in der Praxis. Aber das kann doch tatsächlich sein, also die beiden Möglichkeiten hat man. Aber viele Praxen sind wohl dazu übergegangen zu sagen, nee, dann muss ich das Zeug da selber warten und gegebenenfalls ein- und ausschalten, wenn da irgendwas nicht funktioniert. Deswegen beauftrage ich eine Firma, die sollen den Konnektor bei sich da irgendwie hinstellen und mir dann übers Internet die Daten zur Verfügung stellen. Ja, auch noch ein ganz anderes Thema, diese ganze, also was glaube ich, jeder, der mit irgendeinem Unternehmen zu tun hat, weiß, glaube ich, mittlerweile, dass man um einen Server im eigenen Haus gar nicht drum herum kommt. Bisschen weird für uns ITler, weil wir immer dachten, Server und so sind uns vorbehalten. Jetzt aber zu wissen, dass so eine Zahnarztpraxis oder ein Tierarzt auch einen Server im Haus stehen haben müssen, weil die Software einfach mit dem Server arbeitet, ist dann schon ein bisschen, mutet ein bisschen komisch an, aber wir leben im 21. Jahrhundert und da ist sowas teilweise unumgänglich. Ja. Gut, aber hast du noch weitere Fragen zum E-Rezept? Oder sind wir durch? Selbstverständlich. Und zwar geht es um den Arbeitsablauf. Also du hast ja schon gesagt, dass es ein bisschen mehr Aufwand ist, aber wie ist es wirklich im Vergleich zum alten Rezept? Also das ist tatsächlich ein sehr Wunderpunkt. Also der Prozess ist wie folgt. Das Rezept wird dann natürlich, wie gesagt, elektronisch ausgestellt. So einen Computer kann man heutzutage ohne Probleme bedienen. Das ist gar nicht die Herausforderung. Mhm. Die Herausforderung ist eine ganz andere. Und zwar der Fall, den du beschrieben hast, dass man mehrere Medikamente benötigt. Diese Medikamente müssen alle einzeln eingegeben und freigegeben werden. Das läuft also nicht über ein Rezept, sondern über mehrere. Und das erhöht den Aufwand immens. Und gerade in einer Praxis, die mit Schmerzen arbeitet, sind neben der normalen Medikamente auch Schmerzmittel zu verschreiben. Das heißt, du hast in jedem Fall mehrere Medikamente. Ja. Und das erzeugt tatsächlich einen enormen Aufwand. Zu der Freigabe, die erfolgt durch den Arzt. Jetzt ist es aber so, wir können uns vorstellen, wir wissen es ja auch, bei Zahnärzten ist es ganz toll verbreitet, man sitzt irgendwie schon eine Viertelstunde auf dem Stuhl, wird von irgendjemandem bedient, der nicht den Eindruck macht, als hätte er eine ausreichende Ausbildung. In der Regel sind das tatsächlich auch nur Schwestern, die Vorbereitung machen, weil der Arzt nämlich von Raum zu Raum hüpft und dann eben nur zum Hauptteil in der Behandlung erscheint. Und wenn der jetzt noch alle Medikamente freigeben müsste, das glaube ich, würde gar nicht zu bewerkstelligen sein. Daher ist der Freigabemechanismus, was heißt daher? Der ist, ob das jetzt so vorgesehen ist oder nicht, weiß ich nicht, über eine Karte. Das heißt, es muss eine Karte in das Gerät eingelesen werden, die sogenannte Ärztekarte. Und dann muss zusätzlich, und das ist halt mit Teil des hohen Aufwandes, ein PIN eingegeben werden. Und der PIN lautet, nein, der PIN ist 8- bis 10-stellig wohl, also relativ lang. Und das heißt, wenn du das bei jedem einzelnen Medikament machen musst, dann hast du schon eine Weile zu tun. Sehr jetzt spannend, kommen wir zu dem Punkt, den du angesprochen hast, diese verzögerte Freigabe. Offenbar, man steckt ja bis zum Hals in seiner Sache und überblickt manchmal das große Ganze nicht. Offenbar ist es tatsächlich so, dass in den Anfangszeiten man gar nicht auf dem Schirm hatte, dass die Freigabe sofort zu erteilen ist. Aber ich kann sagen, mittlerweile wissen wir, dass die Notwendigkeit besteht, das E-Rezept unmittelbar nach der Behandlung des Patienten freizugeben, damit er es in der Apotheke auch abholen kann. Direkt dann, genau. Das heißt, das passiert tatsächlich, aber erzeugt eben auch einen Arbeitsaufwand, der durch irgendjemanden gestemmt werden muss. So einen Zettel auszufüllen, das geht mal eben in einer halben Minute. Ja. Dieses Rezept einzutippen, einzeln wohlgemerkt dann freizugeben mit diesem langen PIN, hat dann schon ein bisschen mehr Zeitaufwand. Und ich weiß auch nicht, ob es mehrere dieser Ärztekarten gibt, die man benutzen kann, weil die ist zwingend erforderlich. Das heißt, unter Umständen läuft das so, wie wir es aus dem Lidl kennen oder wenn ihr keinen Lidl habt, aus dem Aldi, wo man, wenn was storniert werden muss, kommt dann immer so eine Stornokasse 3, bitte. Genau, dann kommt jemand angerannt mit dieser einen Magnetkarte, die rübergezogen wird und dann ist storniert. Und nur der Vollständigkeit halber, on top kommen dann noch natürlich noch die technischen Schwierigkeiten dazu. Und, ja, also, genau. Seit das Zeug eingeführt wurde, klagen die Arztpraxen darüber, dass die Telematikinfrastruktur, also die Datenübertragung zwischen den einzelnen Konnektoren oder zwischen den Servern und den Praxen, leider überhaupt nicht zuverlässig funktioniert. Was manchmal ist es so, dass das Ausstellen eines Rezeptes aufgrund von Verzögerungen im Internet, wenn ihr so wollt, einfach Minuten dauert. Man braucht dann 4 Minuten, die man einfach nur busy waiting, also vor dem Rechner sitzt und wartet, bis die Gegenseite antwortet. Ja, das ist zum Beispiel auch der Punkt, der gegen eine 50 Gigabyte Leitung spricht. Deswegen haben wir in unserer Praxis eine höhere Leitung. Und es ist so, Internet ist natürlich zwingend erforderlich, sehr richtig. Aber man muss auch sagen, das ist tatsächlich das allerkleinste Problem. Also Ausfälle in der Hinsicht sind eher selten zu beklagen. Jetzt sind wir natürlich noch nicht so lange in dem Prozess drin, ne? Aber es ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass das nicht das Hauptproblem ist. Riesenproblem war hingegen die Einrichtung. Und ich meine jetzt nicht irgendwie den Umgang mit der Software, sondern die Einrichtung, was da an Konten noch notwendig ist bei irgendwelchen Diensteanbietern, um überhaupt das Ganze digital absetzen zu können. Und das hat sogar solche Probleme hervorgerufen, dass selbst der technische Support, der dann vor Ort sein muss, was sehr altertümlich anmutet, das Problem nicht lösen konnte, obwohl es sich dann eben um einen Fachmann-Menschen handelt. Also die Probleme scheinen gerade in der Startphase etwas tiefgreifender zu sein, erstmal das ganze Ding auf die Beine zu bekommen. Aber so prinzipiell alles fein. Noch ein Wort zu den, ich hatte ja gesagt, dass die Rezepte relativ schnell rausgehen. Die AUs hingegen, die werden gesammelt und der Einfachheit halber dann im Anschluss des Arbeitstages zum Beispiel gesammelt, ja, freigegeben, weil da keine Dringlichkeit erforderlich ist. Genau. Ja. Die Frage, die ich mir stelle, ist, was passiert, wenn diese Arztkarte, von der ich vermute, und da waren wir stehen geblieben, dass es wahrscheinlich nur eine gibt, was passiert, wenn die mal abhanden geht? Oder du dreimal die falschen PIN eingibst. Ja, oder du musst auch diesen PIN vorhalten irgendwo, ja, richtig. Ja, wir können ihnen ihr lebenswichtiges Medikament leider gerade nicht ausschalten. Da sind wir übrigens wieder beim Thema Sicherheit. Ne? Man hat ja mal das Gefühl, je komplizierter ein Passwort ist, je länger eine PIN ist, desto sicherer ist sie. Meine Theorie ist, das ist genau das Gegenteil der Fall, weil je länger ein Passwort, also je komplizierter ein Passwort ist und je länger eine PIN ist, desto eher steht sie auf einem Zettel. Und desto wahrscheinlicher ist es, dass der Zettel sehr nah auf. Nein, das ist natürlich völliger Quatsch, weil dafür hat man ja Passwortmanager, ein anderes elektronisches Hilfsmittel. Ja, aber die Frage ist, Zahnärzte sowas haben oder Ärzte? Die Frage ist auch, ja, ob die Passwortmanager alle dann mit diesem. Das ist die Idealvorstellung. Das ist keine Raketenwissenschaft. Ein Passwortmanager ist auch in der Lage, genau solche Daten vorzuhalten und dann auszufüllen, wenn man es braucht. Ich kann es leider nicht belegen, aber ich meine, dass es auch wissenschaftliche Erkenntnisse schon darüber gibt, dass die Komplexität eines Passworts ab einem gewissen Punkt das Gegenteil von dem auslöst, was es machen soll, und zwar Sicherheit verschaffen, weil du kannst niemanden dazu zwingen, ein 20-stelliges Passwort mit 3 Umlauten, 15 Sonderzeichen und Zahlen auswendig zu lernen. Das funktioniert. Nein, das soll er ja auch nicht. Er soll einen Passwortmanager benutzen. Nenn mir 3 Unternehmen, die mit Passwortmanagern arbeiten. Ja, ich kann dir 30 nennen. Das ist völlig also üblich. Das benutzt man im privaten Umfeld und das benutzt man selbstverständlich auch im geschäftlichen Umfeld. Und wer heutzutage keinen Passwortmanager noch nicht einsetzt, der handelt geradezu fahrlässig. Gut, dann musst du jetzt aber auch durchziehen, weil du kannst die Leute nicht bedrohen und dann keine Lösung liefern. Nenne mir bitte einen Passwortmanager, den ich sowohl auf Windows, Mac und Linux einsetzen kann. Und damit alle, die jetzt keinen Passwortmanager haben, sofort dieses Problem. Ja, da kann ich dir mindestens zwei nennen. LastPass und OnePassword. Und KeePass. Die sind auf allen Systemen verfügbar. Die sind alle kostenfrei? Und die sind auch kostenfrei und die sind interoperabel. Sprich, ich kann auf dem Handy das eintippen und der sogenannte Tresor, der denn die ganzen Passwörter enthält und der mit einem Masterpasswort gesichert ist, der ist irgendwo in der Cloud, sprich im Internet irgendwo gespeichert. Und du kannst dann also sofort an einen anderen Rechner gehen und kannst dort auf diesen Tresor zugreifen. Gut, da gibt es auch unterschiedliche Lösungen. KeePass zum Beispiel hat eine lokale Datenbank. Ich weiß nicht, ob das auch auch eine Cloud-Lösung mittlerweile hat, aber genau. Ich kann OnePassword und KeePass, beide kann ich empfehlen. Ja. Also, trotzdem glaube ich, ist da die Idealvorstellung leider nicht komplett in der Realität. Genau. Und warum das Ganze natürlich? Weil das alles verschlüsselt ist. Ne? Der Arzt hinterlegt seinen Schlüssel, der Schlüssel vom Patienten kommt damit dazu. Das ist kein Problem, die Schlüssel kannst du alle im Passwortmanager ablegen. Okay, ich sage ja nichts mehr. Von jedem Patienten. Nein, und deswegen muss das natürlich so sein. Und die Frage ist wirklich berechtigt, was passiert, wenn der Schlüssel verloren geht? Muss ein neuer ausgestellt werden und wie schnell geht das? Ne? Und, ja. Dann muss man einen Schlüsseldienst anrufen, das kennt man doch. Und dann wird es teuer. Das kennt ja René. Dieser Schlüsseldienst, ich sag mal so, wir sind ja gerade in der Phase, wo sowas alles etabliert wird und wo sowas durch die Cyberangriffe, die ja jetzt auch nicht selten sind, auch immer notwendiger wird. Ich glaube, es braucht noch ein paar Jährchen, bis das sich zur Selbstverständlichkeit entwickelt hat. Mhm. Aber viele große Unternehmen gehen ja voll in die Richtung. Diese Authentifizierung, ne? Zwei-Faktor-Authentifizierung und so weiter und so fort. Oder das ist ja jetzt gerade alles dabei, so in die Allgemeinheit einzutreten, möchte ich mal sagen. Genau, das wird dann wahrscheinlich auch im Gesundheitswesen, wird da nicht dran vorbeikommen. Ne? Aber eins wollte ich noch sagen zu dem, was René vorhin berichtet hat. Also auch der Fakt, dass im Prinzip die meisten oder der Großteil der Praxen jetzt zum Stichtag wirklich damit angefangen haben, sorgt natürlich auch dafür, dass die Dienstleister maßlos überfordert sind wahrscheinlich. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja. Supporttechnisch natürlich. Ne? Ja. Und dann treten natürlich auch erst die Probleme auf, die eigentlich obwohl es ist ja nicht von einer Testphase die Rede gewesen, das läuft ja ganz anders, da wird einfach eine Deadline gesetzt und ab dann muss das benutzt werden, fertig. Aber ich genau, bam, wusch, jetzt. Die setzen das schon lange ein, also. Ja, wer die Zeit hatte, natürlich. Und ja. Das ist ja auch clever, das zu tun, ich meine, wenn es eh kommt, ne? Mhm. Ganz kurz noch eine Sache, für die Leute, die jetzt natürlich verunsichert sind und diesen Zettel noch haben wollen, auch wenn der gar keine Relevanz mehr hat, es ist tatsächlich so, dass jetzt übergangsweise die Rezepte noch ausgedruckt werden. Nicht wundern, die sind dann auf A4-Größe, weil die werden dann ganz normal auf dem Drucker halt ausgegeben. Also ist nicht übergangsweise, ne? Man hat als Patient das Recht zu sagen, ich möchte das ausgedruckt haben, ich will es nicht digital haben. Also ich weiß auch, wie mit dem Bon an der Kasse. Richtig. Na? Ja, Aber klar, vielleicht abschließend, weil wir ja schon recht fortgeschritten sind mit dem Thema, wir wollen es auch nicht zu sehr in die Länge ziehen. Gegebenenfalls können wir ja in einer weiteren Folge noch mal kurz drüber reden, wenn sich neue Sachen ergeben. Kannst du denn oder wie bewertest du überhaupt so das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen? Genau, also da wollte ich nämlich auch was zu sagen. Die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist ja nichts Neues. Ja. Die digitale Abrechnung zum Beispiel ist schon seit längerem Pflicht. Mhm. Ein weiterer Punkt, die Kostenvoranschläge für Behandlungen sind seit 2023 digital. Und jetzt kommen auch dazu einem Problem. Also das ist ein Fluch und ein Segen gleichzeitig, zumindest im Moment. Der Vorteil ist, dass die Dinge sofort bewilligt werden können durch die Krankenkasse. Das heißt, gerade wenn es zeitkritisch ist, kann das viel, viel schneller gehen als auf dem Papier- oder Briefweg. Mhm. Aber der Nachteil ist, die Dokumente haben sich leider verändert, für mich nachvollziehbar, warum, weil man versucht natürlich alte Zöpfe abzuschneiden, Dinge zu optimieren. Also das Problem ist, durch die veränderte Dokumentstruktur entsteht natürlich auch eine Verzögerung beim Ausfüllen, weil man noch nicht damit vertraut ist. Und auch beim Wiederfinden von Informationen entsteht eine Verzögerung, auch wenn man da noch nicht mit vertraut ist. Statt also ins Regal zu greifen und den passenden Ordner rauszusuchen, muss man plötzlich auf eine ganz andere Struktur zugreifen. Und das kann dann natürlich auch ein bisschen zu Frust und zu Behinderung führen. Ja. Aber das ist Standard in der Digitalisierung. Klar. Ja. Marc, du möchtest was sagen. Ja, das Folgende bitte gleich rausschneiden. Ich gehe ganz kurz pinkeln. Nö, das lassen wir drin. Ja. Genau, aber da kann ich ja auch nochmal ein schönes Beispiel noch dafür nennen, wo ich echt gestaunt habe, ist ja das Bonusheft, ne? Also wie oft musste man zu seiner scheiß Krankenkasse und das Bonusheft vorzeigen? Endlich kennt die Krankenkasse das Bonusheft. Moment. Jetzt folgender Punkt dazu. Das ließ sich jetzt leider nicht abschließend klären, weil meine Information vor unserem Gespräch bereits war noch, dass das Bonusheft zwangsläufig auf Papier sein muss. Was für mich unverständlich ist, weil die Informationen müssen ja irgendwie vorliegen. Es ist gerade noch in der Prüfung, also in meiner Rechercheprüfung, ob das digitale Bonusheft schon offiziell existiert. Was definitiv existiert ist, dass dein Zahnarzt, dein Stammzahnarzt im Prinzip ja weiß, war regelmäßig da und der kann das dann schon quasi für dich klären und melden, dass das alles passt. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das schon so zahnarztübergreifend funktioniert mit dem digitalen Bonusheft. Also ob es das wirklich schon gibt oder ob das einfach nur ein Gefühl ist. Ich kann es bestätigen, meine letzte Zahnbehandlung, die ich hatte, da hatte ich 2 Tage später, hatte ich schon Post von meiner Krankenkasse im Briefkasten mit der Bewilligung, wo ich echt gestaunt habe. Aber hast du ein digitales Bonusheft oder nennst du das einfach nur so? Ich habe das normale Papierbonusheft, aber ich musste nichts machen. Ne? Okay, deswegen wahrscheinlich, vielleicht hast du die Wahrnehmung, es sei ein digitales Bonusheft und die Wahrheit ist, dass dein Zahnarzt gesagt hat, hier, bei dem braucht ihr euch keine Gedanken machen, der kommt regelmäßig her, alles fein. Aber war ja bis jetzt auch nicht so. Da konnte ja der Zahnarzt sonst was sagen. Du musstest ja selber zur Krankenkasse und das zeigen. Also ich habe gehört, dass der Zahnarzt selber die Informationen an die Krankenkasse gibt, dass alles passt, glaubwürdig, dass das schon funktioniert. Mhm. Ja. Also was ich gesehen habe, aber nicht der Regelfall ist. In meiner Krankenkassen-App gibt es auch einen Punkt Bonusheft und da steht drin, das ist vollständig. Ah ja, interessant. Ja. Gut. Aber da, wie gesagt, da werden wir nochmal die echte Information nachreichen, weil das interessiert mich auch. Und ich spreche mit vielen jungen Leuten und ich weiß, dass dieses Thema, jung, tatsächlich zwischen 20 und 30, das möchte ich mal als jung bezeichnen. Doch nicht mit mir. Dass das Thema Bonusheft völlig unbekannt ist. Also selbst das Konzept des regelmäßigen Zahnarztbesuches ist völlig unbekannt. Und ich mache regelmäßig Werbung dafür und sage, ihr müsst das tun. Sonst wird es bei einer Behandlung mal schwierig. Ja. Man muss dazu sagen, wenn ihr jetzt ganz erschrocken seid und sagt, oh scheiße, was ist denn dieses Bonusheft? Wie, ich muss zum Zahnarzt? Ihr müsst nicht zum Zahnarzt, wenn ihr nicht wollt. Ihr müsst einmal, also wenn ihr nachweisen könnt, dass ihr einmal im Jahr beim Zahnarzt wart, dann reicht das. Dann und das über einen Zeitraum von 10 Jahren, dann ist alles schick. Das heißt, wenn ihr noch jung seid, macht euch keine Sorgen, fangt einfach damit an, macht's wie ich, mit der Brille. Einfach mal hingehen, ganz unverbindlich sich da hinsetzen und für die unter euch, spätestens wenn es weh tut, für die unter euch, die ängstlich sind, kann ich nur empfehlen, geht zweimal im Jahr zum Zahnarzt, weil ich sag mal so, in einem halben Jahr kann jetzt nicht so eine schlimme Baustelle entstehen. Das heißt, wenn es alles fein ist und ihr dann in einem halben Jahr nochmal hingeht, dann kann da nichts Gravierendes entstanden sein. Ja. Und also, wenn doch, verklagt René. Genau. Nein, und wenn doch, es wäre nach einem Jahr auch gewesen, aber wäre schlimmer gewesen. Und wenn ihr gar nicht hingegangen wärt, wäre es noch schlimmer gewesen. Ich habe von Leuten gehört, von jungen Menschen um die 20, die zum ersten Mal zum Zahnarzt gehen, keine Probleme haben und der Zahnarzt guckt rein und sagt, oh, viel Spaß beim Mitgucken. Und dann die Kamera in den Mund hält und derjenige denkt sich, ach du Scheiße. Ja. Da sind ja nur noch ein paar Grabsteine in der Fresse. Richtig. Ja. Also erspart euch das. Ich bin auch kein Freund vom Zahnarzt und ich habe sehr positive Erfahrungen mit meinen regelmäßigen Zahnarztbesuchen. Also mega, total spannendes Thema und wir bleiben da natürlich dran. Mega. Ihr habt da vielleicht schon Erfahrungen gemacht. Danke, Dieter. danke, René, auch. Ja, dann hänge ich den Kittel jetzt wieder an den Haken. Genau, ja, jetzt können wir dich wieder René nennen. Danke, Dr. Bock. Und ja, wir sind heute schon richtig weit fortgeschritten mit spannenden Themen. Ich glaube, wir sollten ganz schnell noch so einen lustigen Part einbauen. Echt? Was meint ihr? Woran jetzt denkst du da? Mit funny. Ja. Auch weißt du was, Stefan, während du noch überlegst, machen wir jetzt einfach das Witz-Battle. Witz-Battle. With no further ado, ohne weitere Vorrede, hier kommt mein erster Witz. Runde 1. Ja. Boah, also der Junge da drüben, der ist aber ganz schön hässlich. Das ist mein Sohn. Oh, entschuldigen Sie, ich wusste nicht, dass Sie der Vater sind. Ich bin seine Mutter. Okay. So, Zahnarzt. Der Zahnarzt will sich gerade über den Patienten beugen und mit dem Bohren beginnen, als er plötzlich die Hand des Patienten spürt. Sie sagen Sie mal, kann es sein, dass Sie Ihre Hand an meinem Hoden haben? Darauf der Patient. Ja, Herr Doktor, wir wollen uns beide doch nicht gegenseitig wehtun. Sehr gut. Das ist, glaube ich, auch aus Folge 77. Aber nicht so schlimm. Ja, ein Freund von mir hat gerade geschrieben, in Österreich am Vorarlberg, also seit 2 Tagen schneit es da unnormal viel. Ne? Nachts sind 16 Grad minus, Windböen bis 120 km/h. Und er meinte auch noch so, seine Schwiegermutter, die sieht den ganzen Tag durch das Küchenfenster. Also wenn die Wetterlage sich nicht bald beruhigt, dann wird er sie wohl reinholen ins Haus. Ja, Schwiegermutter, was stehst du denn draußen im Regen? Geh doch nach Hause. Genau. Aber ich Folge hab, ich, 1 aber bis 500. Runde 2. Also so wie mein BH juckt, bemerkt sie, haben wir heute entweder noch Sex miteinander oder es kommt ein Gewitter. Okay, Schatz, ich hole dann schon mal die Gartenmöbel rein. Ja, Zeugnistag. Der Zahnarztsohn kommt nach Hause und der Vater ihm freudig entgegen mit den Worten: Na Max, wie schaut's aus? Darauf der Sohn: Ja, es wird jetzt vielleicht ein bisschen wehtun. Kennt man ja, ne? Frage, welche Rechnung muss man zuerst bezahlen? Die von der Prostituierten oder dem Bußgeldbescheid aus Flensburg? Naja, falls ihr in der Schule nicht aufgepasst habt, Punktrechnung geht halt vor Strichrechnung. Du hast einen einmaligen Mord. Das sage ich im Namen von allen Zuhörenden. Aber Marc, du musst es so sehen, wir sprechen hier alle Sprachen des Humors. Die müssen alle bedient werden. Absolut. Deswegen kommt jetzt dein Witz. Runde 3. Eine Frau geht zum Arzt und sagt: Herr Doktor, ich habe die Befürchtung, dass mein Mann trinkt. Was kann ich tun, um das zu beweisen? Und der Arzt gibt den Tipp: Sie stellen sich heute Nacht einfach mal mit einer Kerze hinter die Schlafzimmertür. Ihr Mann kommt dann irgendwann nach Hause, wenn er die Kneipe endlich verlassen hat. Er sieht sie dann mit der Kerze und wenn er tatsächlich nur sie mit der Kerze in der Hand wahrnimmt, dann ist er nüchtern. Wenn ihr Mann allerdings 2 Kerzen sieht, dann ist er wohl betrunken. Ah ja, guter Tipp, sagt sie. Also sie tut, wie ihr geheißen. Spät in der Nacht kommt der Ehemann nach Hause, sieht seine Frau hinter der Tür stehen und fragt: Ah, was stehst du mit dem Weihnachtsbaum hinter der Tür? Achso, ich bin ja dran. Kommt ein Schotte zum Zahnarzt. Dann sagt der Zahnarzt: Sagen Sie mal, Ihre Zunge ist ja ganz schwarz. Dann sagt der Schotte: Ja, ich war neulich, ist mir beim Einkaufen eine Flasche Whisky runtergefallen. Echt? Aber warum ist Ihre Zunge deswegen schwarz? Naja, die Straße war frisch geteert. Sehr gut. Eine Frau beim Italiener: Entschuldigung, wie spricht man diese Speise aus? Darauf der Kellner: Das ist Nummer 33. Na siehst du, hier doch. Ich hätte noch eine Bonuswitzelei für euch. Bonusrunde. Neulich in den Alpen. Plötzlich rutscht der Bergsteiger aus und kann sich gerade noch an einem winzigen Felsvorsprung festhalten. Als seine Kräfte nachlassen, blickt er verzweifelt zum Himmel hinauf und fragt: Ist denn da jemand? Ja. Was soll ich denn bloß tun? Sprich ein Gebet und lass los. Ist da sonst noch jemand? Das ist eigentlich kirchenkritisch. Ach was. Gut. Anruf beim Arzt. Herr Doktor, was soll ich tun? Mein Sohn hat Zement gegessen. Ja, geben Sie mir auf keinen Fall was zu trinken. Sehr gut, sehr gut. Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Irgendwie braucht mich jeder. Weil zumindest sagen viele, ich hätte den gerade noch gefehlt. Ja, Stefan. Ja, Bescheid. Ja. Könnt ihr noch? Ja, ich kann noch. Ja, klar. Einen kann man auch. Der Bus steht an der Haltestelle, ist kurz vorm Abfahren. Ein Mann rennt darauf zu, aber der Bus fährt dann doch los. Ein Passant: Haben Sie gerade den Bus verpasst? Nein, du Idiot! Verscheucht habe ich ihn! Was ist der Unterschied zwischen einem Fußgänger und einem Fußballer? Der Fußgänger geht bei Rot, der Fußgänger bei Grün. Ah. Genau. Sehr gut. Den fand ich gut. Okay, hier kommt der letzte für heute. Mhm. Natürlich kann einem von zu viel Bier übel werden. Aber mal ehrlich, nach 5 Litern Kakao, da reiert man doch auch, oder? Du vielleicht. Die ersten 5 Liter, die gehen einfach so durch. Und dann gucken wir mal. Okay. Na gut. Okay, ja. Okay, wir sind durch mit dem Witzbattle, aber ich lass mich da noch einen kleinen hinterher schieben. Sag mal, wieso liegst du eigentlich auf dem Rücken und streckst dabei die Beine in die Luft? Na, ich mach doch Yoga, das ist die Kerze. Okay, und wieso furzt du dabei? Eine Duftkerze. Ah. Okay, Opa kam mit einem Bein aus dem Krieg zurück. Wir wissen bis heute nicht, wem es gehört. Ja, genau. Sehr gut, auch aus Folge 74. Ja, die müsste auch mal wieder aufgefrischt werden. Ja, René hat ein Potpourri aus den alten Folgen heute. Nein, sehr gut, sehr gut. Ja, das war das Witzbattle in Folge 130. Und natürlich abschließend die Frage an euch zwei Heinis, Marc und René. Habt ihr eine Weisheit für unsere Hörer und für mich? Ich hätte eine. Oh. Bitte sehr. Soll ich loslegen? Jo. Hier kommt sie. Nicht die Klugen kommen im Leben voran, sondern die Kühnen. Das Leben, das Niveau in diesem Podcast. Ja, Deepness gibt es immer zum Schluss, ne? Und jetzt, ja, wo wir in dieses Loch gefallen sind, würde ich sagen, verkraftet das oder verarbeitet diese Information, die es heute gab, bis in 2 Wochen. Ja, 2 Wochen da, Zeit. Ja. Da gibt es mehr. Da gibt es viel, viel mehr. Da wird es nämlich um die ganzen Themen gehen, die mir heute aufgedrückt wurden. Und oh ja. Und außerdem werde ich euch was vom Brutverhalten des Goldammers erzählen. Oder da sind so. Wir sehr gespannt. Ich hoffe, er brütet dann auf schlimmen Bahnhöfen, damit du da auch recherchierst. Richtig. Ne? Gut, damit haben wir unser Outro schon gesprochen. Das Intro für nächste Woche ist fertig. So ist ich bin weg. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Jo, tschüssen. Und hier sind die Outtakes. Meine Aufnahme läuft. Meine Aufnahme läuft ebenfalls. Meine Aufnahme ist mir wie immer egal, aber sie läuft trotzdem. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich noch kein Restaurant erwischt, was erhöht hatte. Ah, aber okay. Jetzt haben sie alle zugeschlagen. Ja, war nur eine Frage der Zeit. Also unser Italiener mittags 13,50 das Mittagsmenü inzwischen. Ist ja teilweise, weiß ich nicht, naja, ich sag mal immer, der Markt wird's regeln. Nicht der Markt, sondern der Markt wird's regeln. Ich werde das regeln. Ich hab's mir gerade verkniffen. Ich habe übrigens sehr positive Erfahrungen. Ich habe mir Order City jetzt auch mal wieder nach Jahren installiert und habe die Vogelaufnahmen damit bearbeitet. Das Problem war nämlich, dass im Hintergrund die Autobahn zu hören war. Nein, eine Landstraße war es nur, aber... Ja. Sorry... Wenn es klimpert, ich bereite mir gerade mein Eierlikör zu. Rührst du deine Eier oder was? Achso. Ja, so ungefähr. Ich habe doch fälschlicherweise Eierlikör gekauft, den man zum Befüllen von Kuchen wahrscheinlich nimmt. Und als ich versucht habe, mir den ins Glas zu gießen, ist der so, Eierlikör gesucht. Ich habe mich schon über den Preis gewundert und über die große Öffnung an der Flasche. Und dann ist der Eierlikör so irgendwie so ein Klumpen. Klumpen, da konntest du zugucken. Und jetzt muss ich mir den immer mit Milch verdünnen, damit ich ihn trinken kann. Und wenn andere morgens ihren Fitnessdrink sich reinpfeifen, dann nehme ich mein Eierlikör. Ich habe ja schon mal gesagt, ne, andere dürfen keinen Alkohol mit auf Arbeit nehmen. Bei uns ist es so, wir dürfen keinen Alkohol von Arbeit mit nach Hause nehmen. Kalbfell dreschen und Knochen klappern. Läuft. Gut, jetzt machen wir noch eine geile Begrüßung dazu. Oh Gott. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. René, es ist dein Privileg, jetzt weiterzumachen. Andere haben das ja nicht mehr. Aber warum sagst du das? Na, wegen dem Nebenkostenprivileg. Warum sagst du das? Ach so, das habe ich nicht verstanden. Siehst du? Ist so schwierig. Lass mich in Ruhe, ich bin zu bereit für Sessel. Das war doch, ey, das hört sich dann nachher richtig geil an, wenn du noch Musik so runterlegst und dann noch so wusch und so bam. Ein Glück habe ich einen Schlafanzug schon an. Ja, nicht gesehen. Ist heute spät geworden. So, nicht vergessen, eure Aufnahme zu stoppen. Und zwar jetzt. Ich liefere immer für 2 Stunden ab und irgendwie sind immer nur 1 Stunde in der Sendung. Hab mal gesehen, wie deine Themen heute rangekommen sind. Ja, muss ich auch sagen. Wird Zeit, die Aufnahme zu stoppen. Stopp. Ja, ich habe aber nichts gehört über die Mücken, ne? Naja, eben. Und wenn du sie nachträglich reinschreibst, dann zählt das nicht. So. Gut, dann 5, ich gehe ins Bett. 4, 3, 2, 1. Warum zählen wir eigentlich mal rückwärts? Warum drücken wir nicht einfach die Stopptaste?